Orax 95.9. Oh, aufstehen, hinlegen, Radio Korax hören, das Morgenmagazin. Radio Korax 95,9. Ja, guten Morgen. Hier ist das Morgenmagazin, wie bereits gehört. Das hört ihr aber nicht nur bei Radio Korax auf der 95,9, sondern auch in Leipzig, in Berlin, Brandenburg, bei Coloradio in Dresden, in ganz Sachsen eigentlich auch, beim Rundfunkkombinat, bei Radio Swupfort in Frankfurt an der Oder, in Marburg und genau, ab morgen auch wieder bei Stuttgart, aber heute noch nicht. Ich bin Joanna und möchte euch durch diesen Morgen begleiten, ob ihr jetzt irgendwie am Zähneputzen seid, noch im Bett liegt, in der Bahn, im Auto oder auf Arbeit. Heute ist der 11. November, also auch der 11.11., das heißt, es ist Karnevalsbeginn und ich komme aus dem Rheinland ursprünglich, da hat Karneval eine große Bedeutung, aber keine Angst, ich werde euch jetzt nicht die Karnevalsmusik um die Ohren hauen, da halte ich mich zurück, da juckt es mir zwar in den Fingern, aber das möchte ich euch jetzt auch nicht am frühen Morgen antun. Genau, außerdem ist heute Martinstag und wenn ich zurückdenke an meine Kindheit, da fand ich irgendwie die Martinszüge immer so ein bisschen magisch. Ich war begeistert von dem Pferd, vom Singen, von der Musik, von Laternen und dem großen Feuer, was bei uns immer hinten auf dem Schulhof war und wo dann so alte Paletten und sowas verbrannt worden sind. Es war irgendwie so ein bisschen unromantisch, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, aber da fand ich es mega cool, weil das voll breit, also so weiträumig auch abgesperrt war und es war trotzdem mega warm, es war echt groß. Hat unser Hausmeister sich früher Mühe gegeben. Ja, vielleicht sind ja auch heute einige von euch mit ihren Kindern beim Martinszug. Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich auch dann am Martinstag stattfand immer. Ich hoffe, dass ich jetzt hier keinen Quatsch erzähle. Ansonsten vielleicht die Tage, vielleicht war es auch schon am Wochenende. Ja, manchmal ein bisschen schade, dass man da gerade gar nicht mehr mitmachen kann, finde ich, weil ich fand es wirklich immer toll. Ja, das zum heutigen Tag erstmal. Heute jährt sich aber zum Beispiel auch das Ende des Ersten Weltkriegs, dazu wollen wir später noch was hören. Und außerdem hat heute, ich muss den Namen nachschauen, Hans Magnus Enzensberger Geburtstag. Und da wollen wir uns die Bewusstseinsindustrie mal anhören. Die Theorie, die er dazu aufgestellt hat, also seid gespannt. Und wir wollen auch ein paar Nachrichten hören und aufs Wir-Festival-Wochenende zurückblicken, wo wir mit Korax auch vor Ort waren. Wenn ihr jetzt nicht aus Halle seid, dann fragt ihr euch wahrscheinlich, was ist das Wir-Festival? Das ist eine Gegenveranstaltung zur Rechten Buchmesse gewesen, die jetzt in Halle am Wochenende stattgefunden hat. Und da gab es ab Oktober, glaube ich, oder ab September vielleicht sogar schon, das müsste ich gleich nochmal nachschauen, einige Veranstaltungen in Halle, wo sich ja die Zivilgesellschaft, wo sich Läden, Institutionen, alle möglichen irgendwie zusammengetan haben und gesagt haben, hey, irgendwie wollen wir das so nicht stehen lassen und machen für Demokratie ein Festival. Und der Höhepunkt war dieses Wochenende. Da hatten wir auch einen Stand, wo wir live gesendet haben und man Live-Radio sehen konnte. So ähnlich wie sonst auch beim Herr Fleischer Kiosk, was ihr kennt, wenn ihr häufiger Korax hört. Ja, und genau, zudem das zum Tag heute und vielleicht begegnet euch heute ein Jack, wie man bei uns in der Heimat sagt, oder ein Typ mit einem roten Mantel und wer davon was mit Karneval zu tun hat und wer nicht, das könnt ihr selber entscheiden. Hier ist auf jeden Fall das erste Lied, was euch seicht in den Tag begleiten soll. Ich habe jetzt die Morgenmusik von Uli eben schon gehört, die war gar nicht so seicht. Ich mache es jetzt euch aber wieder ein bisschen gemütlicher, bevor wir mit ein paar aktuellen Nachrichten starten, nämlich mit Labi Siffre, Bless the Telephone. It's nice to hear your voice again. I've waited all day long, even wrote a song for you. It's strange the way you make me feel. With just a word or two, I'd like to do the same for you. It's nice to hear you say hello. And how are things with you? I love you. But very soon it's time to go. An office job to do while I'm here writing songs for you. strange how a phone call can change your day. Take you away, away from the feeling of being alone. Bless the telephone. It's nice the way you say my name. Not very fast or slow, just soft and low, the same as when you tell me how you feel. I feel the same way too. I'm very much in love with you. I'm very much in love with you. Die Nachrichten heute am 11. November 2025. In der brasilianischen Stadt Belém begann gestern die 30. UNO-Klimakonferenz. Das berichtet der Deutschlandfunk. An den zweiwöchigen Verhandlungen beteiligen sich Delegationen aus mehr als 190 Staaten. Insgesamt werden 50.000 Teilnehmende erwartet. Zentrale Themen sind die nationalen Klimaschutzzusagen zur Begrenzung der Erderwärmung und die Finanzhilfen reicher Staaten für den Klimaschutz. Das UN-Flüchtlingshilfswerk warnt vor den drastischen Auswirkungen des Klimawandels. Mitte 2025 habe es weltweit 117 Millionen Menschen gegeben, die vor Kriegen, Gewalt oder sonstiger Verfolgung geflohen waren, so berichtet ZDF heute. Drei Viertel dieser Menschen lebten in Ländern, in denen die Folgen des Klimaschutzes besonders drastisch zu spüren seien. Der Chef des UN-Flüchtlingsnetzwerkes rief die TeilnehmerInnen der Weltklimakonferenz auf, echte Ergebnisse zu bringen. Der Taifun Fung Wong auf den nördlichen Philippinen forderte mindestens zwei Todesopfer. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage wurden die Philippinen von einem Taifun getroffen. Mindestens zwei weitere Menschen wurden verletzt. Mehr als drei Städte sind wegen Erdrutschen und beschädigter Straßen unzugänglich, das berichtet der Sender DZMM. Der Taifun soll laut Wetterbehörde weiter Richtung Nordosten nach Taiwan ziehen. Es wurden über 1 Million Menschen evakuiert. Störung beim Prochromnachdenken in Schwarzwald. Laut ZDF heute soll in Jala im Schwarzwald ein 17-Jähriger versucht haben, eine israelische Fahne in Brand zu setzen. Der Jugendliche wurde im Zuge einer Fahndung festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Zudem nahmen die Einsatzkräfte einen 32-jährigen Verdächtigen fest, der Teilnehmende der Gedenkveranstaltung beleidigt haben soll. Mehrere tausend Menschen haben am Samstag in Köln für die Freilassung von Abdullah Öcalan demonstriert. Das berichtet die Tagesschau. KurdInnen reisten aus ganz Deutschland, aus Frankreich, Belgien und den Niederlanden an, um für Öcalans Freilassung zu demonstrieren. Die Demonstration verlief friedlich, die Demonstrierenden musizierten und tanzten. Der PKK-Gründer Abdullah Öcalan ist seit 1999 in der Türkei in Haft. Das Urteil gegen ihn wegen Hochverrats und Separatismus ist umstritten. Prozessstart zu Verhandlungen um den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt 2024. Vor dem Landgericht Magdeburg hat gestern das Verfahren zum Anschlag in Magdeburg begonnen. Das Magdeburger Landgericht plant laut MDR 47 Verhandlungstage bis März 2026. Dem Angeklagten wird der Mord an 6 Personen, der versuchte Mord an 338 Personen sowie gefährliche Körperverletzung in 309 Fällen vorgeworfen. Er gesteht die Tat vor Gericht. Bei der Gelegenheit, sich am Nachmittag zu verteidigen, holt der Angeklagte zu einer zeitweise wirren Verteidigungsrede aus. Er wirft den Behörden vor, die Bevölkerung zu täuschen. Angela Merkel bezichtigt er, Deutschland zu verraten zu haben. Das waren die Nachrichten für den 11. November 2025. Und jetzt hören wir ein Lied, das den Digital Natives unter euch, ich finde das so lustig, das zu sagen, bestimmt was sagt, nämlich von Big Thief Velvet Ring. Und ja, wir hören das Ganze jetzt mal an. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. One, two, three, four. Chilled in the kitchen of a city tune. The light would flicker like a violent wound. The night was thicker than a smoky fume. And lies awaited in the room. Then he loved her like he loved no one. The way she laughed and held a smoking gun. The way she always said what's done is done. And he's not the only one. Love is a gentle thing. Yours is thicker than a velvet ring. Yours is thicker than a velvet ring. Licked me over with a sharp, sharp blade. Many knew how she was getting paid. Her water broken, they would have to wait. Face a mirror to avoid the thing. We're out of money and we're so to blame. And I just wanna take you home. I just wanna take. Vivir entre los dos, primero amar el mundo y luego amar a Dios. Quien pudiera vivir entre los dos, primero amar el mundo y luego amar a Dios. Quien pudiera venir de esta tierra y entrar en el cielo y volver a la tierra. Que entre la tierra y el cielo, nunca viene el suelo. En el primero, sexo, violencia y llantas, deportes de sangre, monedas en gargantas. En el segundo, destellos, palomas y santas, la gracia y el fruto y el peso de la balanza. Quien pudiera vivir entre los dos, primero amar el mundo Entschuldigung, da war ich ein bisschen spät dran. Das war Sexo Violencia y Lantas von Rosalía. Ich kann leider gar kein Spanisch und ich hoffe, das habe ich so ein bisschen richtig ausgesprochen. Das ist von dem neuen Album von Rosalía. Das heißt Lux. Und ich finde das Album richtig gut. Also es ist alles so mit Orchestermusik gemacht. Und ihr kennt bestimmt Berghain. Das habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gehört. Also zumindest, wenn ihr auch im Internet unterwegs seid, dann kriegt man das gerade die ganze Zeit ins Gesicht geschlagen. Ja, genau. Aber von dem Album Lux werde ich euch heute noch ein paar weitere Lieder vorspielen, weil es mir einfach so viel Spaß macht, das zu hören. Und ich hoffe, euch auch. Jetzt folgt ein kleiner Rückblick auf das Wochenende hier in Halle. Es war auch, also ein Rückblick auch eigentlich auf mein persönliches Wochenende. Denn am Freitag und Samstag war im und am Volkspark in Halle das Wir-Festival-Wochenende, die Gegenveranstaltung zur rechten Buchmesse, die am Wochenende hier in Halle stattgefunden hat. Beim Wir-Festival waren über 1500 Besucher in jeden Alters. Es gab Lesungen und Vorträge, einen Buchstand, Live-Musik und von uns gab es auch Live-Radio. Eine Besonderheit war da die Mad Eagle-Prozession. Auch ich war im Volkspark unterwegs am Wochenende und die meiste Zeit aber in unserem Freiluftstudio auf der Terrasse vom Volkspark. Es war kalt, aber es gab Tee und so Wärmestrahler. Die haben so, ja, so okay funktioniert. Man musste sich schon ziemlich direkt davor stellen. Aber es war besser als nichts. Und wie die Stimmung denn aber war beim Wir-Festival, auch im Gebäude, das hat Gunnar aus der tagesaktuellen Redaktion festgehalten. Und hier ein kleiner Einblick für euch. Ich stehe jetzt im Eingangsbereich des Foyers des Volksparks und hier ist ordentlich was los. Leute kommen rein und raus geströmt und wir schauen mal, was hier so abgeht. Könntest du dich vorstellen, kurz mal so ein bisschen zu erzählen, was denn hier so alles gibt? Ich sehe hier einen Haufen Bücher, die hier rumliegen. Also wir haben hier eine Auswahl an, also vor allem Bücher von hier lesenden Personen, von Sarah Klatt und Helena Kühnemann, aber auch Halle Regionaljahr vom Hasen Verlag, die ganze Reihe, eine Auswahl oder auch viel vom Mitteldeutschen Verlag auf unserem Tisch. Und ich sehe auch Kinderbücher, Kommissar Wuschel rettet Weihnachten. Ja, das ist das Buch von Thomas Rackwitz, der hat heute früh ja eine Kinderbuchlesung gemacht aus diesem Buch. Und Kommissar Wuschel ist ein Pinguin mit einer Weihnachtsmütze auf? Kommissar Wuschel ist ein sehr cleverer Pinguin, der in jeder Geschichte sämtliche Probleme aller Beteiligten lösen kann. Was verschlägt euch hierher heute an den Volkspark? Ich habe mir gerade den Vortrag von Martin Maleschka angehört, baubezogene Kunst, seine Buchvorstellung. Und deswegen bin ich jetzt hier gelandet und schau mal, was heute noch so passiert im Rahmen des Festivals. Habt ihr schon Pläne, wo es noch hingehen soll? Müssen wir gleich nochmal gucken, aber Olivia Schneider ist ja immer ganz cool, die Ostinfluencerin von Instagram, die heute den Mad Eagle macht. Das klingt ganz interessant und ich habe ja gesehen, dass dann später auch noch so Musikveranstaltungen sind. Und vom Mad Eagle werdet ihr beide auch probieren wollen oder wie sieht das aus? Na, das werde ich mir mal noch überlegen. Also, wenn nicht so viel Zwiebel drauf ist, dann vielleicht schon. Das Positive ist, er ist ja nicht aus Fleisch, sondern vegan. Sind Sie heute zu Besuch hier zum Bierfestival? So ist es. Und was haben Sie vor, sich anzusehen? Also wir haben uns eben angehört, eine Diskussionsrunde mit Bildern zur Architektur aus DDR-Zeiten, quer durchs ganze Land, wollen heute Nachmittag noch zu einer Lesung gehen. Da geht es um Artreportagen zu verschiedenen neuen Bundesländern, also zu einzelnen Teilen Mecklenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt. Und da wird so ein bisschen die Entwicklung nachgezeichnet, was die Gespräche so mit der Bevölkerung und das Leben in den jeweiligen Landstrichen betrifft. Das wollen wir uns heute Nachmittag angucken. Gestern waren wir auch schon da. Hilf mir mal, was war denn gleich gestern? Es ist hier so viel. Da ging es um eine Lesung, Alles für alle, ja, von Indigo Drau und Jonna Klick. Und sie hat also da so ein bisschen einen Einblick gegeben in eine alternative Gesellschaft und wie man hinkommt oder wie man nicht hinkommt und ob es Sinn macht. Also wie gesagt, einen kurzen Einblick. Haben Sie auch vor, nachher zum Mad Eagle zu gehen? Ich habe irgendwie gehört, der größte Mad Eagle aller Zeiten. Vielleicht ist das auch übertrieben, ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, was es genau ist. Es muss irgendwas zu essen sein, es wird durch die Stadt getragen. Ich stehe jetzt hier mit Tim Preuß von der Festivalleitung vom Wir-Festival. Wie ist es jetzt bisher so aus deiner Sicht gelaufen, das Wir-Festival? Ach, ich denke ganz gut. Wir können zufrieden sein mit einer bisher ziemlich erfolgreichen Veranstaltung, die ein ziemlich breites Publikum abgeholt hat. Wir hatten gestern volle Säle mit Matthias Quent und Gilda Sahebi. Wir haben die ganze Zeit Verkehr im Haus mit wechselnden Veranstaltungspunkten. Wir spielen quasi den ganzen Volkspark, der brummt. Und das ist sehr schön, dass das hier ist, denn es ist ja ein historisches Haus, was genau für dieses Zusammenkommen, diesen kulturellen Austausch auch gedacht ist. Und wirst du nachher auch was vom Mad Eagle probieren? Muss man natürlich bei dem weltgrößten veganen Mad Eagle. Da muss sich jeder eine Scheibe abschneiden. Auf jeden Fall. Hier ist gerade ein Stau entstanden. Hier sind zwei Hunde, die sich beschnüffeln. Und ich versuche mich mal vorsichtig vorbei zu manövrieren. Ja, und ich komme gerade aus dem Weg vom kleinen Saal. Und hier sind auch einige Kinder dabei, die ich sehen kann, die auch mit auf dem Wir-Festival-Wochenende dabei sind. Wie ich gerade leider erfahren habe, musste leider das Krokuseum absagen aus Krankheitsgründen. Aber trotzdem haben hier die Kinder offensichtlich einigen Spaß. Wir laufen hier etwas steinernen Treppen hier hoch und hier sitzt jemand und ruht sich gerade aus. Hi. Hi. Was machst du heute hier im Volkspark? Eigentlich wollte ich mir wirklich nur diese Lesung von Martin Maleschka angucken. Ja, die habe ich mir jetzt angeguckt und jetzt gucke ich, was es hier sonst noch so gibt. Wie fandst du die Lesung? Die fand ich ganz gut. Ich fand es, um ehrlich zu sein, fand ich es ein bisschen störend, dass irgendwie direkt da vor dieses Foyer war. Es hat doch die Akustik sehr gestört, muss ich sagen. Ja. Aber so inhaltlich fand ich es sehr stark. Was hast du jetzt vor? Also ich habe gesehen, du bist auch nicht allein hier, sondern auch in Begleitung. Habt ihr noch andere Pläne, euch heute noch Sachen anzusehen hier auf dem Wir-Festival? Ja, meine Freundin wollte sich hier noch eine Lesung anhören und das werden wir dann gleich noch tun. Und hier neben mir ist eine Oma gegen rechts, die hier die Treppen hochläuft. Mein Gesicht ist meine Plakette, finde ich ja klasse. Was willst du dir heute anschauen? Was ist der Plan? Diese Plakataktion interessiert mich. Ich bin zwar etwas spät dran, aber ich versuche da noch was rauszuquetschen. Ich würde mal mitkommen, dass wir mal gemeinsam rübergucken. Ja, hier im großen Saal ist einiges los auf der Bühne. Da gibt es auch eine Runde schon, wo Leute sich absprechen und sich auch Sachen angucken, wahrscheinlich ein Workshop. Hier gibt es eine Installation, Demokratie ist, Demokratie soll, Demokratie braucht. Hier hängen einzelne Papierfäden, da stehen verschiedene Sachen dran. Wir gucken mal ganz kurz, was steht denn bei Demokratie braucht? Streit, Vielfalt, Demokratie soll attraktiv sein für alle, grandios. Und Demokratie ist langsam, wertvoll, steht hier zum Beispiel. Und verteidigenswert. Worum geht's bei dieser, ich sag mal, Mitmachaktion, Mitmachkunst würde ich es fast schon nennen? Es geht eigentlich darum, so ein bisschen die Emotionen und Stimmungen von den Leuten, die hier heute zum Wir-Festival kommen, einzufangen und genau, die so mit unseren Wortstreifen sichtbar zu machen. Also die Besuchenden können zwischen 80 Emotionen eine oder mehrere auswählen. Die sind auf so Wortkarten gedruckt. Genau, am Ende des Tages werden viele Wörter, die Emotionen und Stimmungen beschreiben, hier sichtbar sein. Wir haben als zweiten Schritt eben neben den Emotionen dann auch nochmal die Frage gestellt, was ist Demokratie für die Besuchenden hier, was soll sie und was braucht Demokratie? Und auch da haben wir das Angebot, dass die Personen quasi aus einem Wortfundus schöpfen und quasi ihre Antworten hinterlassen, können aber auch selber Antworten formulieren, stempeln und ebenfalls quasi dort zurücklassen. Und sowohl bei der Emotionsstation als auch bei dieser Demokratiestation geht es eigentlich darum, im Austausch zu sein. Also entweder bei der Erstellung der Antworten, aber auch wenn man später hinkommt und guckt, was haben eigentlich die anderen für Antworten hier gelassen. Und genau darum geht es ja auch beim Wir-Festival. Das finde ich auch spannend. Was seht ihr eigentlich für einen möglichen Zusammenhang zwischen Gefühlen und Demokratie? Also ich glaube, Demokratie erfordert ja eine Mitwirkung. Und gleichzeitig kann Demokratie auch eine Zumutung sein. Also ich glaube, diese Spannbreite, die Demokratie aufmacht, ist total groß. Also dass man frustriert sein kann, man kann total begeistert sein, man kann, vielleicht sind manche davon auch abgeschreckt, manche fühlen sich total eingeladen. Also ich glaube, Demokratie lebt im Grunde davon, dass die Leute im Kern natürlich darum beteiligen, agiert aber in einem Emotionsrahmen, der total vielfältig sein kann. Und das macht die Sache ja so ein bisschen anspruchsvoll. Was hast du vor, dir noch anzusehen oder was hast du schon gesehen vielleicht? Also ich war heute früh um 11 beim Knalltheater, beim Kinderstück, und es war großartig. Also es war für Kinder und Erwachsene. Wir haben die ganze Zeit gelacht. Wir werden morgen Muskelkater haben. Der Schauspieler war fantastisch. Und danach, weil die Kinder die wunderbare Drag Queen gesehen haben, mussten wir auch noch bleiben zu der Kinder-Drag Queen-Buchlesung. Und die war auch ganz toll. Wie sah denn die aus, die Kinderbücher vorgelesen hat? Kannst du erzählen? Die hatte ganz viele Kuscheltiere an ihr Kleid. Und da gab es einen Mammut-Elefant, weil die Elefanten haben nicht so lange. Und da war ganz lange Hörner, aber ganz graue. Ja. Und dann gab es da noch einen Bergsteiger-Teddy. Das war komplett, die bestand nur aus Kuscheltieren, das Kleid. Aber hinten war keine. Damit sie sich anlegen konnte beim Vorlesen. Die hat nämlich 3 Bücher vorgelesen. Ja. Jetzt stempeln wir gerade ein bisschen, wie es uns geht und wie Demokratie ist. Oder und sein ich habe sollte. Papa schon dein Lieblingsstadion gestempelt. Ja. Ach, genau, und auf jeden Fall kommen wir nach einer kleinen Erholungspause, werden wir heute Abend nochmal wiederkommen, zu Frohe Zukunft, auf jeden Fall, der heimischen Lokal-Best-Band. Und dann gibt es ja noch diese grandiose Lesung der Buchpreisträgerin. Habt ihr noch vor, Mad Eagle zu essen? Nö. Was ist das? Warst du gefragt? Muss nochmal, was ist das? Aber ist es veganer Mad Eagle? Also nicht mit Fleisch? Weißt du, was ein Mad Eagle ist? Nö. Was denkst du, was das ist? Ein Igel. Ein gefüllter Igel. Woraus besteht denn der vegane Mad Eagle? So ein veganer Mad Eagle allgemein? Ich weiß tatsächlich nur, dass da ganz viel Reiswaffel reinkommt. Ich denke Zwiebel auch. Ich weiß nicht, was diese Masse ist. Ich weiß nur, dass er im neuen Theater gefertigt wird und dann in einer Prozession hierher getragen wird und Bäckerei Lampert 200 Brötchen gesponsert, die es dann dazu gibt. Das ist alles, was ich weiß. Vielleicht ist da noch Tomatenmark drin für die Farbe. Also immer noch Geheimnisse übrig, die man nachher lüften kann, merke ich. Bestimmt. Geheimnisse sind das Allerwichtigste. Und ich sehe hier 2 Personen an einem langen Tisch mit ganz vielen Plakaten, auf denen ganz viele verschiedene Sachen stehen und ganz viele Menschen und zum Teil auch Kinder, die hier malen mit weißer und schwarzer Farbe, sehe ich vor allem. Was steht denn bei euch drauf und was ist das hier eigentlich hier und warum habt ihr das da drauf geschrieben? Ja, also wir machen hier halt Demoschilder gerade und unseres richtet sich halt spezifisch an die AfD. Also unser Slogan hier ist abgefuckt, wo halt eben das A, das F und das D eben hervorgehoben sind. Und genau, das ist so ein kleines Wortspiel eben. Genau, das wird dann noch mit schwarzer Farbe ummalt und dann werden die Buchstaben auch so beim Ausschneiden nochmal hervorgehoben. Genau, und das wird ein Demoschild, das nehmen wir dann mit auf die nächste Demo. Und durch diesen so Kontrast von der weißen und der schwarzen Farbe poppen die Buchstaben noch mal mehr raus. Das wurde uns vorhin schon erklärt. Und so kann man das Demoschild dann gut immer auch sehen bei Demos, weil so komplett weiße Flächen quasi in der Natur so nicht vorkommen. Und deswegen hebt sich das dann gut ab. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Habt ihr erstmal gebrainstormt? Habt ihr erstmal an ein großes Plakat so verschiedene Ideen gesammelt? Oder wie war dieser Prozess? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, also wir haben erstmal uns hier hingesetzt und erstmal verschiedene Slogan-Ideen gesammelt. Da haben wir ein paar Tricks auch zu bekommen. Ja, und haben jetzt an unserem Plakat gearbeitet. Der Slogan war meine Idee, ich spontan draus gekommen. Luis ist der Kreative von uns beiden, weil ich hatte gar keine Idee und habe mich dann einfach zu ihm dazugesellt. Ja, okay. Ich hatte die Idee, aber die wurde eigentlich von Chris, das ist die Künstlerin, die den ganzen Workshop leitet, hat die erst so gut gemacht. Ich hatte nur einen Stichpunkt, das war's. Naja. Was war denn die erste Idee? Was ist denn rausgekommen? Vielleicht kannst du das nochmal kurz sagen. Also da auf dem Schild steht jetzt Klimawandel stoppen, Menschenleben retten. Und meine Idee war nur ein Stichpunkt von wegen, ja, der Klimawandel tötet jetzt schon Menschen. Und dann ist daraus quasi diese Forderung oder dieser Appell entstanden. Genau, aber ich habe mich bei Luis ein bisschen reingeklinkt, weil ich die Idee auch cool fand. Und so ein Demo-Schild auch tatsächlich ziemlich viel Zeit braucht, also bis man das halt dann fertig hat. Wie findest du es denn? Oh, jetzt wird plötzlich die Rolle gewechselt. Jetzt bin ich nicht mehr der. Ich finde den Saal hier sehr schön. Den habe ich noch gar nicht für die Leute, die hier zuhören, auch so beschrieben. Ein sehr großer Saal, hier auch ganz viele Lichtpunkte, die an der Decke sind, so ins rötlich gehaltene und ganz viele Stühle, schwarze Stühle, die hier davor liegen, die noch leer sind. Mir ist tatsächlich doch noch eine letzte Frage eingefallen gerade. Wie sieht das eigentlich aus mit dem veganen Mad Eagle? Werdet ihr da nachher auch etwas probieren? Boah, ich glaube, wir haben da andere Pläne. Das hat uns jetzt nicht so angesprochen. Aber solange man es noch Mad Eagle nennen darf, kann ich es auf jeden Fall sehr empfehlen, da hinzugehen. Also so wie bei Scheuermilch, Sojamilch? Ja, ja, genau, in dem Sinne. So, und jetzt laufe ich die Treppen vom großen Saal wieder runter ins Foyer und würde sagen, ein sehr breite Vorstellung davon, was wir Festival, das Festivalwochenende alles sein kann. Und ich gebe zurück. Ins Studio. Das bin ich. Also ich bin nicht das Studio, ich bin im Studio. In Studio 3 hier bei Radio Korax. Und ich bin Joana, falls Menschen später eingeschaltet haben, und werde euch hier durch den Morgen begleiten bis um 10. Ja. Beim Wir-Festival war ich auch am Wochenende. Ich habe den Mad Eagle nicht probiert, ich habe ihn aber gesehen. Ich fand es irgendwie ein bisschen komisch, der ist ja durch die halbe Innenstadt schon gelaufen. Also vom Neuen Theater bis zum Volkspark, da habe ich nachgeguckt, das sind fast 2 Kilometer. Das war mir irgendwie zu lang an der frischen Luft für so einen Mad Eagle, also auch wenn der vegan war, trotzdem. Und ich wusste ja auch nicht, also das wurde im Workshop mit der Ostfluencerin Olivia Schneider gemacht. Und irgendwie wusste ich auch nicht, wer hatte da denn so schon seine Hände drin. Jetzt alle, die probiert haben, ich glaube, allen geht's gut. Und es soll auch lecker gewesen sein, habe ich mir sagen lassen. Nicht meins gewesen, leider. Naja, der Mad Eagle war jedenfalls auf einem Brett, als er ankam, und wurde von 4 Menschen getragen, von der Blaskapelle begleitet. Da muss ich auch gleich wieder an St. Martin und an Karneval denken. Ja, genau. So war das nämlich gewesen. Und wer auch noch aufgetreten ist, neben Frohe Zukunft, wie wir gerade gehört haben, war Fab. Fab ist ein Rapper. Und wir hören jetzt von Fab im Rückblick auf das Wir-Festival-Wochenende einmal Wellenbrecher. Und los geht's. Sind verbrannt. Das Neue kommt und hält die Menschen als seine Beute gefangen. Giftige Zähne, tote Augen, teuflischer Gestank. Du willst es abtun und leugnen, doch ich bin Zeuge, verdammt. Das Drama fing bei uns bereits in den 90ern an. Springer hetzte in der Presse, die rechte Meute verstanden. Hoyerswerda, Mölln und Rostock haben Häuser gebrannt. Es ist so furchtbar schlimm und traurig, doch wer denkt heute noch dran? Ich war noch klein, ging zur Schule als einziges schwarzes Kind. Es war eine Kleinstadt im Osten, um ihre Lage zu bestimmen. Hab mich gefragt, was mit meinem Vater nicht stimmt. War zwar die ganze Zeit vor Ort, doch selten da für mich als Kind. Ein Ingenieur mit guter Bildung, den besten Abschluss gemacht. Doch mit einem Job, der das belohnt, hat es bis jetzt noch nicht geklappt. Er hat's gehasst wie die Pest, sie haben immer geguckt. Auf ihn gezeigt mit ihren Fingern und ihn beschimpft und bespuckt. Meine Mom nahm mich mit, wenn's zu den Geflüchteten ging. Mitten im Wald lag das Heim, von Bäumen und Büschen umringt. Meterhohe Zäune, das Gebäude glich einem Gefängnistrakt. Die Enge war erdrückend und die Eingangstore streng bewacht. Spielte mit den Kids aus Skopje Tetovo und bricht die nah. Erst jetzt sehe ich, was Tote nehmen, die Tragik der Geschichte war. Unten im Dorf kochte die Volksseele hoch. Wie kann man Menschen attackieren, den Folter und Verfolgung droht? Meine krausen Haare waren die Sensation für alte Damen. Ich war ein furchtbar süßes Kind, doch mit dem Alter kam die Scham. Nach der Schule macht man Jagd auf meinen Mullah Rashid. Das macht mich fassungslos und wütend, frag mich, warum das geschieht. Hier im Osten hat die Dummheit Prinzip. Die rechte Szene wächst und wuchert, wo man Jugendzentren schließt. Und wenn sie vor dir stehen mit Messern, Faust und hasserfüllten Blick, dann laufst du schnell, du kannst, wenn du es schaffst, dann hast du Glück. Bei mir blieb nur eine kleine Narbe zurück. Es war verrückt, jeder Tag so absurd, doch ich beklagte mich nicht. Blicke, die mich penetrierten wie eine Nadel mit Gift, gepaart mit Lob und Erstaunen, was meine Sprache betrifft. Ich hab mich dran gewöhnt und trotzdem wie ein Alien gefühlt. gefühlt. Diese Erfahrung ist wie Wasser, das einen Felsen umspült. Ich bin stehen geblieben und hab den Wellen getrotzt. Doch find mein Seelenfrieden damit noch viel zu selten im Kopf. Ich musste weg aus diesem Kaffen, etwas anderes beginnen. In einem andere Stadt mit dieser Last in mir drin. Traf dort auf Menschen, die ich mochte, denen es ähnlicher ging. Es ist so schlimm, wenn Unterdrückung dein ganzes Leben bestimmt. Zu dieser Zeit ist Uri Jalloh in seiner Zelle verbrannt. Polizei erscheint als Feind und nicht als helfende Hand. Die Welt ist krank, doch ich stell mich der Angst und widersetz mich Stimmen, die sagen, dass man ohne Pass nichts gelten kann. Fab mit Wellenbrecher hat beim Wir-Festival am Wochenende gespielt. Da haben wir auch einen Mitschnitt schon am Wochenende von gesendet. Und ja, vor 4 Jahren rausgekommen das Lied und ich glaube, aktueller könnte es eigentlich nicht sein. Schade. Bevor es weitergeht mit ein paar inhaltlichen Dingen und nochmal ein bisschen vom neuen Album von Rosalia Lux, hören wir Learn to Swim, Part 2 von Joshua Idehin. Ich weiß es nicht, wie man es ausspricht, aber wir hören es doch jetzt vielleicht einfach mal. Stay cool. Learn to swim. I only started learning last year. And now I'm 42. And if you already know how to swim, good for you. This is for all the people behind you. Stay cool. Learn to swim. Nah, mate, you're not too heavy. Your bones are not too dense. Pennywise was right. In the end, everyone floats. Stay cool. Learn to swim. Your skin will thank you. Your mind will thank you. And if there's blood in the water, sharks will thank you. Don't swim in the River Thames, nobody asks you to do that. Some things will always be true. The sun always sets in the west. Right now will always be as good as it gets. Romeo and Juliet is tragic. Time is wasted on worry. And everyone is made of pure, unadulterated magic. Except for Boris Johnson. Trans men are men. Trans women are women. Some things by now should be a given. It looks worse when it's online. Facebook is not research, no matter the hours you spent on it. There are no solutions at the bottom of a doom scroll. And you are never at your best when you are looking at someone else's highlight reel. Time heals all wounds and makes new ones, but a hot shower will cure 99% of bad vibes, trust me. You should be nice to yourself. You should be nice to people, except for Nazis. No one should ever be nice to Nazis. There are so many ways to be yourself. Just don't get lost in the options. All the paper straws in the world won't save a single polar bear, but making Amazon pay their proper taxes could. And all your idols will let you down, except for Keanu Reeves, because Keanu Reeves is perfect. You don't have to like Pink Floyd. You don't have to like Prince. None of it is by force. Every elder is a village, but some villages are full of racists and aren't worth the visit. Protect your peace. Cherish your joints. Eat your fruits and vegetables and mind your business. Don't be afraid to dress like an idiot at least once in your life. Embrace your cringe. Embrace your cringe. New York is nice, but you should try being in the city. If they won't let you start a union, join a mafia. The means you cannot seize, you should steal. If you love doing a thing, and you're not hurting anyone or yourself, do the thing. Don't let anyone stop you doing the thing. If you love shoplifting from department stores, do the thing. Department stores aren't people. Sometimes the answer is to sleep on it. Sometimes you need to face it head on. Sometimes it's scarier in your head. And when you stop running, you realize the monster was a shadow all along. Your heart will be broken, and you will break hearts. And when the dust settles in your spirit, do not forget to forgive yourself. Call all the friends you've fallen out with. Tell them you missed them. Dying right is overrated. But that does not mean you should down a bottle of Mellow and text your former lover. Nothing good will come from that. Recognize the difference between alone and lonely. More often than not, you won't resolve all loose ends. Your life isn't that kind of movie. It's more of a rambling soap opera that will eventually run out of budget. And I hope you get old. I hope when you get old, compassion is cool again. And if you're lucky, one day you wake up and you'll be out to the zeitgeist eye. And you won't recognize the music. You'd rather go to bed at 10. Your pleasures will be gentler, your movements slower, your goalposts shifted, your former burden slightly lifted. And that's okay, it happens to most of us. Maybe by then you'd have stayed cool. Maybe you could do something else with your life. Like learn to swim. Radio Korax. Wir senden ohne Geschmacksverstärker. Stellt euch vor, ein Leben ohne freie Radios. Scheiße! Gäbe es nicht diese sogenannten nicht kommerziellen Lokalrundfunkstationen, sprich die freien Radios, dann gäbe es auch nicht so wahnsinnstolle Musikshows wie den Geisterfahrer oder die Musikschaukel oder was auch immer. Der Förder- und Freundeskreis Radio Korax, abgekürzt FFK, die Idee, unabhängig zu sein, unabhängig zu bleiben, ganz eng damit verbunden. ffk.radiokorax.de, die Adresse für weitere Infos, unterstützt, macht, hört, freies Radio, ffk.radiokorax.de. Radio Korax auf 95,9. También la pureza está mía, está en Marrakech. pero estoy blessed. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no estés. Seré tu reliquia, soy tu reliquia. Das war, ja, ich tue mich schwer mit Spanisch aussprechen, Reliquia von Rosalía, von ihrem neuen Album, das heißt Lux. Und davon werdet ihr hier heute noch mehr hören, denn das höre ich gerade, also ich bin noch gar nicht ganz durch, aber ich habe es jetzt die letzten Tage immer wieder gehört und es ist eigentlich alles so ähnlich, wie ihr es jetzt gerade gehört habt. Gesang mit Orchestermusik und einfach so ein bisschen experimenteller als das, was man so kennt, würde ich sagen. Und trotzdem so, also ganz, ganz breite Masse, die das gerade hört. Ja. Ich hoffe, ihr kommt gut in den Tag mit diesem Morgenmagazin. Ich will euch hier begleiten. Radio Korax. Wir senden ohne Geschmacksverstärker. Ja, ihr seid bei Radio Korax, aber ihr hört mich nicht nur bei Radio Korax, sondern auch in Dresden, in Leipzig, eigentlich in ganz Sachsen, in Marburg, in Frankfurt an der Oder. Und habe ich was vergessen? Nö, ich glaube, das war's. Und weiter geht's mit einem, ja, Gedenken an Proteste in Serbien. Bei einem Dacheinsturz des Bahnhofs im nordserbischen Novi Sad kamen vor einem Jahr nämlich 16 Menschen ums Leben. Seit bald einem Jahr erlebt Serbien deswegen beispiellose Proteste, die von Studierenden angeführt werden. Der Korruptionsverdacht in Bezug auf die geplante Sanierung des Dachs löste eine anhaltende Protestwelle aus. Die Menschen forderten die Bestrafung der Verantwortlichen, denen sie Korruption und Misswirtschaft als Ursache des Unfalls vorwerfen. Die Polizei ging damals, vor circa einem Jahr, mit Tränengas gegen die Protestierenden vor. Am Samstag vor 10 Tagen jährte sich das Unglück. Dazu fand in Novi Sad eine Gedenkzeremonie statt. Neben der Trauer gab es nach wie vor auch riesige Wut gegen die Regierung im ganzen Land. In der Reportage von Rabe vom Radio Bern kommen junge SerbInnen zu Wort, die auf ein Jahr des Protests zurückblicken und über ihre Gedanken für die Zukunft sprechen. Samstag, 1. November, 11.52 Uhr, Novi Sad, Serbien. Eine riesige Menschenmenge schweigt für 16 Minuten. Eine Minute für jedes Opfer, das das einstürzende Betondach des Bahnhofs vor genau einem Jahr tötete. In der Menschenmenge ist auch Senka. Sie hat dieses Jahr ein Medizinstudium begonnen. Als das Vordach am Bahnhof einstürzte, war sie gerade in der Schule. Sie erinnert sich. I was at school. We had some class and at the end of the class the professor came and Der Lehrer habe die SchülerInnen am Ende der Stunde aufgefordert, all jene FreundInnen anzurufen, die nicht in der Schule sind, um sie zu fragen, ob sie noch am Leben seien. That was really scary to me. Ein Moment großer Angst. Spätestens seit dem Moment kann sich die serbische Regierung der Kritik nicht mehr entziehen und das Land erlebt die größte Protestwelle seiner Geschichte. Kurz vor dem Unfall wurde das Bahnhofsgebäude renoviert. Aus geplanten 3 Millionen wurden 15 Millionen Euro, was bereits Fragen aufwarf. Doch wie konnte es passieren, dass kurz nach der Eröffnung des Bahnhofs das Vordach einstürzt und PassantInnen beim lebendigen Leibe begräbt? Schnell ist die Rede von Korruption. Anstatt in die Infrastruktur seien die Millionen in gewisse Hosentaschen geflossen. Government, all of them are in some sort of corruptions. Die gesamte Regierung sei korrupt, es gehe nur ums Geld. Das sagt Todor, ein 18-jähriger Velokurier aus Novi Sad. Überall in der Stadt ist das Symbol eines roten Handabdrucks zu sehen. Die blutige Hand steht für die Verantwortung der Regierung an den Todesfällen. Kurz nach dem Vorfall klagt die serbische Staatsanwaltschaft 13 Personen an, doch die Ermittlungen verlaufen im Sand. StudentInnen besetzen Universitäten im ganzen Lande. Die Proteste finden nicht nur in den Großstädten, sondern bald überall im Lande statt. Im September erhebt die Staatsanwaltschaft erneut Anklage gegen dieselben Personen. Wann es zum Gerichtsprozess kommt, ist unklar. Die Trauer über den Vorfall mischt sich mit Wut auf Aleksandar Vučić, den Präsidenten der Republik Serbien. Viele halten Serbien für keine echte Demokratie, so sagt auch Velokurier Todor, der Präsident habe zu viel Macht. The president in the charge now of everything and he pays people to vote for him. He needs to be taken down in some way. Er bezahle Leute, um für ihn zu wählen, und müsse gestürzt werden. Serbien ist eine parlamentarische Demokratie. Der Staatspräsident hat eigentlich hauptsächlich eine repräsentative Funktion. Doch Vučić verhält sich eher wie der Ministerpräsident. Zum Zeitpunkt der Tragödie vom 1. November 2024 war Miloš Vučević Ministerpräsident. Im April trat er zurück und ein treuer Verbündeter Vučićs trat an seine Stelle. Doch dies änderte nichts an der Situation. Neben den roten Handabdrücken sind auch überall Sticker mit 6 Buchstaben zu sehen. FCK SNS. Die Regierungspartei SNS hat 800.000 Mitglieder bei einer Bevölkerung von 6,5 Millionen. Und wer Mitglied ist, hat Privilegien, wie beispielsweise Karrierechancen in vielen Bereichen der serbischen Wirtschaft. Zahlreichen Berichten zufolge erhält man zwischen 50 und 200 Euro, wenn man für die Regierung demonstriert oder bei Wahlen die SNS wählt. Gemäß Schätzungen des Archivs öffentlicher Versammlungen sind über 100.000 Menschen am Samstag in Novi Sad. Am Tag zuvor kündigten die Betriebe des öffentlichen Verkehrs an, dass sämtliche Züge und Busse wegen einer Bombendrohung ausfallen. Es ist nicht das erste Mal, dass dies im Vorfeld von Kundgebungen passiert. Deswegen gehen viele zu Fuß nach Novi Sad. So auch eine Gruppe StudentInnen aus dem rund 350 Kilometer entfernten Novi Pazar, begleitet von Traktoren. Der 3,5 Kilometer lange Boulevard Oslobođenje, der vom Bahnhof zur Donau führt, ist am Samstag für den Verkehr gesperrt und voller Menschen. Es ist jedoch kein Protest, sondern eine riesige Gedenkzeremonie. Keine Slogans, keine Transparente. Menschen zünden Kerzen auf dem Bahnhofsplatz an und legen Blumen nieder und flanieren durch die Stadt. Die Polizei ist nicht zu sehen. Im vergangenen Jahr eskalierte die Polizeigewalt mehrmals. Noch immer bestreitet die Regierung, am 15. März bei einem Protest in Belgrad eine illegale Schallkanone eingesetzt zu haben. Doch auf Videos in den sozialen Medien ist zu sehen, wie eine Menschenmenge auf einen Schlag auseinanderstiebt. 300.000 Menschen waren vor Ort. ExpertInnen gehen vom Einsatz einer Schallkanone aus. Die Medizinstudentin Senka hält die Polizeigewalt für unberechenbar. Police violence is really unpredictable. It's so many arrests, so many violence. So viele Verhaftungen und so viel Gewalt. Doch die StudentInnen seien ruhig und wollten nur Gerechtigkeit. Und dass die Regierung darauf mit Gewalt reagiere, sei schlimm. Brutale Bilder zeigen Videos von Mitte August. Man sieht, wie Gruppen von Polizisten in Vollmontur auf einzelne Menschen einprügeln, die wehrlos am Boden liegen. Am Samstag ist auch Bogdan auf dem Boulevard Oslobođenje in Novi Sad anzutreffen. Er studiert an der Fakultät für Technische Wissenschaften und ist überzeugt, dass die Proteste die Gesellschaft bereits verändert haben. Denn sie hätten die Menschen näher zusammengebracht. We kind of got a little bit more connected, all of us, in some ways. We participated in so many activities together. Da seien viele Momente und Erinnerungen, die man jetzt teile. Man versuche friedlich zu protestieren und sich gegenseitig zu unterstützen, um das ganze System zu verändern. Each other to change the whole system, if it's possible. The worst scenario is something like riots and hostile. Das Schlimmste wären Krawalle. Dies möge vielleicht in der Geschichte funktioniert haben, doch sei es unsicher, ob eine Regierung, die auf Krawalle folge, besser sei. Der Samstag bleibt friedlich. Auch Ivan ist zuversichtlich, dass die Proteste etwas ändern können. Er gab seine Karriere als Diplomat auf und arbeitet heute als Online-Verkäufer. Er lebt in der Vojvodina im Umland von Novi Sad. Dort organisiert er Proteste in den Dörfern. Man dürfe nicht aufgeben und müsse weiter Druck auf Institutionen und die internationale Gemeinschaft ausüben. If we don't give up, the change will come not by itself, but with pressure on the institutions and with die EU und der Westen habe komplett ignoriert, was in Serbien passierte. Totally ignoring what's happening in Serbia. Im April fuhren serbische StudentInnen mit dem Fahrrad nach Straßburg und liefen einen Ultramarathon nach Brüssel. In der Hoffnung, bei der Europäischen Union Gehör zu finden. Doch erst Ende Oktober verabschiedete das Europäische Parlament eine Resolution, in der es die Polarisierung und Staatsrepression in Serbien kritisiert. Am vergangenen Dienstag veröffentlichte die EU-Kommission ihr jährliches Erweiterungspaket und hielt fest, dass Serbien für einen Beitritt dringend die Rückschritte bei der Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit rückgängig machen und Fortschritte beim Wahlrecht sicherstellen müsse. Doch dies stimmt nicht alle hoffnungsvoll. Die Belgraderin Anna nimmt nicht mehr an den Protesten teil. Die Anthropologiestudentin glaubt nicht, dass eine andere Regierung das Problem lösen würde. A different government would not necessarily solve this because there are things like this happening in other places. Denn solche Dinge passierten auch in anderen Ländern. Es habe mit dem Druck zu tun, immer produktiver und schneller arbeiten zu müssen. It has to do with how capitalism works. Und das habe damit zu tun, wie Kapitalismus funktioniere. Seit dem Einsturz des Vordaches vor einem Jahr ist der Bahnhof in Novi Sad abgesperrt. Anlässlich der Gedenkzeremonie hält Diana Hrka vor dem Gebäude eine Rede. Sie ist die Mutter von Stefan Hrka, der bei dem Vorfall ums Leben kam. Danas Novi Sad plače, ali ja se borim za to da više nikad niko ne zaplače ni jedna majka. Novi Sad weine heute, aber sie kämpfe, damit nie wieder jemand weinen muss, keine Mutter und keine Schwester. Und sie fordere Aleksandar Vučić auf, Neuwahlen auszurufen. Am Schluss kündigte sie an, am folgenden Tag in einen Hungerstreik zu treten, vor dem serbischen Parlament, beim Čaciland. Das Čaciland ist ein Zeltcamp von RegierungsanhängerInnen vor dem Parlament in Belgrad. Der Begriff Čaci entstand so. Ein Regierungsanhänger schrieb an eine Wand, Schüler, also Čaci, sollen zur Schule gehen. Dabei unterlief ihm ein Schreibfehler. Er schrieb Čaci statt Čaci. So wurde aus Čaci ein herablassender Begriff für die Unterstützer Vučićs. Heute bezeichnen auch oppositionelle Medien die Zeltstadt beim Parlament als Čaciland. Der Samstagabend endet in Novi Sad mit einem Lichtermeer von Handytaschenlampen am Donaukai. 16 Lampione steigen in den Nachthimmel auf. Sonntag, 2. November, Belgrad. Diana Hrka beginnt ihren Hungerstreik um 11.52 Uhr. Gemäß der Internetplattform Maschina RS verweigerte die Polizei ihr jedoch den Zugang zum Platz vor dem Parlament. Die Begründung, die Versammlung des sogenannten Čacilands sei eine angemeldete Versammlung. Täglich kommen immer wieder Menschen hinzu, um Hrka zu unterstützen und Vučićs Ende zu fordern. Die Online-Plattform Maschina ist vor Ort und berichtet laufend. Schon am Sonntagabend kommt es zu Dutzenden Verhaftungen. Mitte Woche stehen sich tausende Personen gegenüber, zwischen ihnen die Polizei. Doch Hrka führt ihren Hungerstreik weiter. Die Proteste in Serbien reißen nicht ab. Während eines Jahres sprossen die Proteste überall im Land wie Pilze nach einem langen Regen aus dem Boden. Doch jetzt ballen sie sich seit Tagen vor dem nationalen Parlament. Doch dort treten die Protestierenden nicht mit der Regierung in einen Dialog, sondern stehen aufgebrachten RegierungsanhängerInnen gegenüber. Getrennt durch Ordnungshüter in Vollmontur. Zu hören war hier eine Reportage von Freien Radio Bern, Radio Rabe, zu den Protesten in Serbien. Denn bei einem Dacheinsturz des Bahnhofs im nordserbischen Novi Sad kamen vor einem Jahr 16 Menschen ums Leben. Die Mutter eines Opfers befindet sich auch Tage später noch im Hungerstreik. Sie fordert Neuwahlen und eine Aufklärung der Ereignisse. Die angespannte Situation hält seit Tagen an. Oh, aufstehen, hinlegen, Radio Korax hören, das Morgenmagazin. Radio Korax 95,9. Und jetzt hören wir einen Song, der mir gestern von Noel aus der tagesaktuellen Redaktion empfohlen wurde und der mir gut gefällt, und zwar von Egg, Fugue in D Minor. Very girly and also very violent. I'm the she devil, the Jezebel and the tyrant. I'm the whistleblower when men try to make us silent. I'm the older woman, unmarried and undecided. And I don't want kids, wouldn't do it if you paid me. Refuse to be a servant to the modern day slavery. I hope he drive off a cliff. I showed up to the funeral, talked that hot shit. I'm past my expiration date, he called me damaged goods. I'm the rotten fruit, low hanging in the woods. How dare you weaponize my looks? I'm a bad bitch. You're impotent and bold. We all know why you're angry. I'm so tired of performative divinity. Manipulating women with kindness is such a sin to me. Premeditated, you pretend to be a friend to me and rip my wings while I'm sleeping. You're fucking dead to me. Hail Medusa, blood moon in her eyes. Hail Medusa, make a grown man cry. Hail Medusa, kiss of death on her lips. Catch the Holy Spirit, rebuke the bad dick. Hail Medusa, blood moon in her eyes. Hail Medusa, make a grown man cry. Hail Medusa, kiss of death on her lips. Catch the Holy Spirit, rebuke the bad dick. You're emotionally reckless and very fucking lustful. Jerking off the pictures of the girls you like to lie to. I will undisguise you, bring you to the light. You're a fucking predator standing in plain sight. My friend's brother went and did some fucking weird shit. Do I tell her or keep it to myself? Is it common? Does she already know now? If I told her, I think she'd be embarrassed. I think about it and all the girls just like me. I dance around it cause I don't wanna hurt her. I love you girl, I just had to speak my truth. I'm fine now, you can call me and discuss. Finger fuck me in the front seat. Wait until you fuck me. Be a fucking man, go and tell me that you love me. I fuck like a fairy and make love like a god. The feeling inside me, infinity and beyond. Hail Medusa, blood moon in her eyes. Hail Medusa, make a grown man cry. Hail Medusa, kiss of death on her lips. Catch the Holy Spirit, rebuke the bad dick. Hail Medusa, blood moon in her eyes. Hail Medusa, make a grown man cry. Hail Medusa, kiss of death on her lips. Catch the Holy Spirit, rebuke the bad dick. Succubus, male demon, I know what you did. I know what you did. I know what you did. Succubus, male demon, I know what you did. I know what you did. I know what you did. Succubus, male demon, I know who you are. I know who you are. I know who you are. Succubus, male demon, I know who you are. I know who you are. You're the devil morning star. Hail Medusa, blood moon in her eyes. Hail Medusa, make a grown man cry. Hail Medusa, kiss of death on her lips. Catch the Holy Spirit, rebuke the bad dick. Hail Medusa, blood moon in her eyes. Hail Medusa, make a grown man cry. Hail Medusa, kiss of death on her lips. Catch the Holy Spirit, rebuke the bad dick. Das war von Princess Nokia, Medusa. Und auch relativ aktueller Release von ihrem Album, das da heißt, das sage ich euch ja sofort, das ist ja überhaupt gar kein Problem, wenn ich es hab. Das heißt Girls von Princess Nokia. Das ist erschienen am 10. Oktober, also vor jetzt einem Monat, ziemlich genau. Und jetzt geht es weiter mit den Nachrichten. In der brasilianischen Stadt Belém begann gestern die 30. UNO-Klimakonferenz. Das berichtet der Deutschlandfunk. An den zweiwöchigen Verhandlungen beteiligen sich Delegationen aus mehr als 190 Staaten. Insgesamt werden 50.000 Teilnehmende erwartet. Zentrale Themen sind die nationalen Klimaschutzzusagen zur Begrenzung der Erderwärmung und die Finanzhilfen reicher Staaten für den Klimaschutz. Das UN-Flüchtlingshilfswerk warnt vor den drastischen Auswirkungen des Klimawandels. Mitte 2025 habe es weltweit 117 Millionen Menschen gegeben, die vor Kriegen, Gewalt oder sonstiger Verfolgung geflohen waren. So berichtet ZDF heute. Drei Viertel dieser Menschen lebten in Ländern, in denen die Folgen des Klimawandels besonders drastisch zu spüren seien. Der Chef des UN-Flüchtlingsnetzwerks rief die TeilnehmerInnen der Klimakonferenz auf, echte Ergebnisse zu bringen. Taifun Fung Wong auf den nördlichen Philippinen forderte mindestens zwei Todesopfer. Mindestens zwei weitere Menschen wurden verletzt. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage wurden die Philippinen von einem Taifun getroffen. Mehr als drei Städte sind wegen Erdrutschen und beschädigter Straßen unzugänglich. Das berichtet der Sender DZMM. Der Taifun soll laut Wetterbehörde weiter in Richtung Nordosten nach Taiwan ziehen. Es wurden über 1 Million Menschen evakuiert. Störung beim Pogromnachtgedenken im Schwarzwald. Laut ZDF heute soll in Laa im Schwarzwald ein 17-Jähriger versucht haben, eine israelische Fahne in Brand zu setzen. Der Jugendliche wurde im Zuge einer Fahndung festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Zudem nahmen die Einsatzkräfte einen 32 Jahre alten Tatverdächtigen fest, der Teilnehmende der Gedenkveranstaltung beleidigt haben soll. Mehrere tausend Menschen haben am Samstag in Köln für die Freilassung von Abdullah Öcalan demonstriert. Das berichtet die Tagesschau. KurdInnen reisten aus ganz Deutschland, Frankreich, Belgien und den Niederlanden an, um für Öcalans Freilassung zu demonstrieren. Die Demonstration verlief friedlich, die Demonstrierenden musizierten und tanzten. Der PKK-Gründer Abdullah Öcalan ist seit 1999 in der Türkei in Haft. Das Urteil gegen ihn wegen Hochverrats und Separatismus ist umstritten. Prozessstart zur Verhandlung um den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt 2024. Vor dem Landgericht Magdeburg hat gestern das Verfahren zum Anschlag in Magdeburg begonnen. Das Magdeburger Landgericht plant laut MDR 47 Verhandlungstage bis März 2026. Dem Angeklagten wird der Mord an 6 Personen, der versuchte Mord an 338 Personen sowie gefährliche Körperverletzung in 309 Fällen vorgeworfen. Er gestand die Tat vor Gericht. Bei der Gelegenheit, sich am Nachmittag zu verteidigen, holte der Angeklagte zu einer zeitweise wirren Verteidigungsrede aus. Er wirft den Behörden vor, die Bevölkerung zu täuschen. Angela Merkel bezichtigt er, Deutschland verraten zu haben. Das waren die Nachrichten für den 11. November 2025. Und bevor es hier jetzt weitergeht mit ein paar Veranstaltungstipps für das gesamte Sendegebiet, hören wir hier einmal einen neuen Release, und zwar von OG Lou und Wassermann, Hasskick. Wenn man uns zusammen sieht, Lachkick aus Prinzip. House over money, du hast beides nicht stupid. Cute und Face und Pretty Girls bei Boileray gibt's Highkicks, er will exklusiv sein. Dabei ist er nur mein Sidepitch, ruft mich an, ich drück ihn weg, weil er mich nervt und ich zu high bin. Seine Ex will mit mir Bestie werden, doch zieht zu viel Kreide. Rufen Maschallah, die Geile, bin ich Stage oder auf Straße. Immer wenn er grad bezahlt hat, sag ich sorry, hab mein Tage. Er darf mich nach Hause fahren, aber bleib dann vor der Tür. Bin kein Bunny, sondern Playerin und gut in diesem Spiel. Treffe Wassermann bei ihr in Kreuzberg oder in meinem Viertel. Das ist eine wahre Schwester, geh mal weg mit Industrie-Shit. Bau ein Gibbet groß wie mein Tower. Tschüss, er ist so riesig, aber fühle mich erst frei, wenn Freiheit auch in Palästina. Ich krieg ein Hasskick, Adrenalin. Sie gaffen miese, wenn man uns zusammen sieht. Lachkick, aus Prinzip. House over money, du hast beides nicht stupid. Ich krieg ein Hasskick, Adrenalin. Sie gaffen miese, wenn man uns zusammen sieht. Lachkick, aus Prinzip. House over money, du hast beides nicht stupid. Deutschrap ist so fresh wie nie zuvor, wir sind der Grund dafür. Gucci Flipflops vom Bazaar, das ist kein Designerschuh. Pradas sind gefälscht, doch glaub mir, keiner ist so fake wie du. In rosaroten Jogger zu nem Deal, den unterschreibe ich kurz. Patsch, patsch, patsch, OG schickt dich TKO. Sieh deine Peachcake-Freunde und ich frag mich, was da los. Reißen sie die Fresse, kick die Pisser mit Plateau. Das Leben dreht sich nur im Kreis, ich leb, als wäre ich morgen tot. Und für Gina Mann noch Neapel, du mit Kindern war noch zu. Ich komm mit Kusi, Säcke, Ritter und mit Schwestern sowieso. Ja, ich hab Rücken, sogar Gallus, du hast FFM-Verbot. Roter Teppich, komm mit Palästin-Trikot, Wasser. Ich krieg ein Hasskick, Adrenalin. Sie gaffen miese, wenn man uns zusammen sieht. Lachkick, aus Prinzip. House over money, du hast beides nicht stupid. Ich krieg ein Hasskick, Adrenalin. Sie gaffen miese, wenn man uns zusammen sieht. Lachkick, aus Prinzip. House over money, du hast beides nicht stupid. Das war OG Lou mit Wassermann mit Hasskick vom neuen Album. Also da gibt es jetzt schon so ein paar Singles, die rausgekommen sind. Und zwar wird das Album veröffentlicht, ich glaube, am Freitag. Ich schaue fix nach, das ist mal wieder gar kein Problem. Ich bin gut vorbereitet, das ist ja wohl klar. Und zwar kommt das Album morgen. Na, nee, in 2 Tagen. Wieso standen da jetzt ein Tag? Naja, auf jeden Fall am 14. November. Da bin ich auch gespannt. Da sind tatsächlich nur noch 1, 2, 3, 4 Songs, die noch ausstehen, die noch nicht veröffentlicht sind. Ich habe da auch schon einige von gespielt, die da jetzt als Single schon veröffentlicht wurden. Und jetzt kommen wir zu ein paar Veranstaltungstipps für den heutigen 11. November 2025 im ganzen Sendegebiet vom Sendeverbund der Freien Radios. Wir fangen an mit Berlin. Mit der Pariser Wochenzeitung Die Zukunft, die zwischen der Unterzeichnung des Münchner Abkommens 1938 und dem deutschen Einmarsch in Frankreich 1940 veröffentlicht wurde, gründete Willy Münzenberg ein visionäres Sprachrohr aller Hitler-GegnerInnen. In dem Buch Netzwerke gegen Hitler und Stalin untersucht Bernhard H. Bayerlein die Zeitschrift und dekliniert Anti-Hitler-Opposition, Exilerfahrungen, Antifaschismus, den deutsch-französischen Konnex und europäische Solidarität vor dem Holocaust. Dieses Buch wird heute Abend im Tagungszentrum FMP1 in Berlin-Friedrichshain von und mit dem Autor Bernhard H. Bayerlein vorgestellt. Von 19 Uhr bis 21 Uhr geht das Ganze und der Eintritt ist dabei frei. Ebenfalls in Berlin kann man heute zum offenen Plenum des unabhängigen Jugendzentrums Karlshorst kommen. Das unabhängige Jugendzentrum Karlshorst, abgekürzt UJZ, ist ein kleiner selbstverwalteter und ehrenamtlicher Jugendtreff am Ende der Hönower Straße mitten in Karlshorst. Und da gibt es allerlei Veranstaltungen von Filmabenden über Siebdrucken bis hin zu Plenar politischer Jugendgruppen. Heute gibt es eben dieses offene Plenum, um sich das Ganze mal anzuschauen. In Lichtenberg gibt es heute etwas ganz Besonderes, nämlich ein Kneipenquiz zum neuen Vergesellschaftungsgesetz von DWE. Hier könnt ihr in einer gemütlichen Atmosphäre spielend mehr zum neuen Gesetz erfahren. Und alle, die jetzt gar nicht wissen, worum es geht, so wie ich, und vor dem Quiz noch etwas üben wollen, schauen sich am besten mal im Internet auf dwenteignen.de. Das E ist auf jeden Fall sowohl von DWE als auch vom Enteignen das gleiche E. Oder auf mietenwahnsinn.info, das ist vielleicht ein bisschen einfacher jetzt gerade, weil ich mich gerade da ein bisschen verfangen habe. Bevor es dann heute Abend um 19.30 Uhr im Interkosmos in Berlin-Lichtenberg losgeht. In Dresden gibt es heute Abend auch ein Pubquiz, allerdings geht es da nicht um das Vergesellschaftungsgesetz wie in Berlin, sondern im Kursiv in Dresden dreht sich heute anlässlich des 11.11. nämlich alles um die 11. Ob Politik, Geschichte, Geografie, Verkehr, Musik, Biologie oder Mathe. Kommt allein oder im Team. Für einen sicheren Startplatz meldet euch gern an. Einlass ist 19 Uhr und Start ist 19.30 Uhr. Das Ganze soll gegen 21.45 Uhr enden. Das ist eine sehr präzise Uhrzeit. Getränke gibt es vor Ort. Knabbereien dürft ihr gern selbst mitbringen. Und das Ganze findet, wie gesagt, im Kursiv in Dresden stehlen statt. Einlass 19 Uhr. In Leipzig findet heute Punk statt. Punk, eine Jugendsubkultur, die für ihre Freiheitsideale, ihren Trotz und das bewusste Anecken bekannt ist. So vielfältig wie die Szene selbst sind auch die Geschichten derer, die sie schreiben. Hinter Nieten und bunten Haaren stecken insbesondere im ostdeutschen Hinterland unzählige Erlebnisse bis Traumata von Nazi-Gewalt, Übergriffen, Verfolgung, tagtäglicher Konfrontation mit dem, was man in der Großstadt und im Westen entweder nicht oder nicht mehr kennt oder halbherzig zur Kenntnis nimmt. Daneben stehen auch Selbstbehauptung, Selbstschutz und Selbstverwirklichung. In 6 Interviews untersucht das DIY-Fanzine, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, wir Punks vom Hinterland, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, ostdeutscher und auch queerer Punks zwischen 18 und 40 Jahren. Herausgeber in Brösel und 2 Interviewte werden Auszüge lesen und mit dem Publikum ins Gespräch kommen. Heute Abend um 18.30 Uhr bis um 21 Uhr im Pögehaus in der Leipziger Neustadt. Und diese Veranstaltungstipps wurden mir vom lieben Hannes aus der Redaktion bereitgestellt, so schön vorbereitet. Und da möchte ich mich auch mal nochmal bei der ganzen Redaktion bedanken, dass ihr mir geholfen habt, dieses Magazin vorzubereiten. Und wir hören jetzt einen Song, den Hannes gerne mag, nämlich Trans Cocktail Airlines von Layla Friends. Ich hoffe, man spricht ihren Namen so aus. Ein Leben ohne freie Radios. Wenn ich da machen würde, dann würde ich ein Schreiben aufführen, ja? Scheiße! Gäbe es nicht diese sogenannten nicht kommerziellen Lokalrundfunkstationen, sprich die freien Radios, dann gäbe es auch nicht so wahnsinnstolle Musikshows wie den Geisterfahrer oder die Musikschaukel oder was auch immer. Der Förder- und Freundeskreis Radio Korax, abgekürzt FFK, die Idee, unabhängig zu sein, unabhängig zu bleiben, ganz eng damit verbunden. ffk.radiokorax.de, die Adresse für weitere Infos, unterstützt, macht, hört, freies Radio, ffk.radiokorax.de. Radio Korax auf 95,9. Sense música. This ghost is still alive. I'm still alive. Still miss me back on my. Miss me back on my. Through my heart, you can see the estimada, el vertigen del cos, una absència que sàcia, perseguint la gràcia, el dolor una delícia, el divina buidor i els rojos de la lluna, la neu deixen de fregar, i privesses la indulgència que practica per amor. It's worth the breath, revealing some mystery. Divinize von dem neuen Album von Rosalía Lux, was ich hoch und runter höre. Und was ihr vielleicht ja auch hoch und runter hören wollt. Oh, ich bin ein bisschen leise. Entschuldigt bitte. Ich hoffe, ihr versteht mich jetzt wieder. Was ihr vielleicht ja auch hoch und runter hören wollt, denn es ist super. Also ich liebe es. Und ich muss mich ganz kurz orientieren. So, wir hören jetzt etwas über Aufrüstung, und zwar Aufrüstung in Deutschland, denn nur 3 Staaten haben 2024 mehr für Rüstung als Deutschland ausgegeben. Ein Besuch bei einer künstlerisch antimilitaristischen Intervention im öffentlichen Raum. Camille von der Demokratischen Jugend erklärt uns, warum sie zusammen mit FreundInnen einen Soldatenfriedhof am Kantpark in der Südvorstadt aufgebaut hat und was das alles mit Losverfahren und antimilitaristischer Bewegungsgeschichte zu tun hat. Wir stehen am Kantpark in der Südvorstadt und ich spreche mit Camille von der Demokratischen Jugend. Ihr habt hier was aufgebaut. Ich sehe lauter weiße kleine Kreuze mit den fiktiven, hoffe ich, Lebensdaten von Menschen, die im Jahr 2010 geboren und ab 2029 gestorben sind. Was ist denn der Hintergrund dieser ja doch künstlerischen Aktion? Hallo. Also die Idee hinter der Aktion ist quasi bildlich dazu, die Drastik eigentlich darzustellen von Krieg und vor allen Dingen von der Wehrpflicht, die ja eingeführt werden soll. Es ist quasi ein Soldatenfriedhof. Genau, ja. Also mich erinnert es ein bisschen, ich kenne es nur aus dem Fernsehen zum Glück, aber genau, dass das quasi darstellen soll, dass das halt die Jugendlichen sind, die eingezogen werden. Also es ist ja ab Jahrgang 2008 soll ja eingezogen werden. Mhm. Und es wird auch oft immer von der Bundesregierung auch viel gesagt, 2029, 2030 haben wir Krieg. Gibt es ja vor allen Dingen auch viel um Russland. Das ist, was die PolitikerInnen gerade vorhaben mit jungen Leuten, dass wir dann 2030 dann so einen Friedhof haben sollen, weil das ist ja am Ende, was im Krieg passiert, halt, dass Leute sterben und sich gegenseitig umbringen. Und dass wir das halt darstellen sollen, dass es halt nicht irgendwie. Also gerade ist sowas, über das halt so einfach so gesprochen wird und mich das halt richtig dolle schockt. Also das ist halt das, worüber gerade irgendwie gesprochen wird, vor allen Dingen von älteren Leuten, die dann nicht da stehen, dass halt über die Zukunft von jungen Leuten gesprochen wird, die dann halt ja am Ende halt wirklich auch im Grab landen. Und das wollen wir ausdrücken, quasi so bildlich. Mhm. Wir stehen hier ja auch jetzt so schräg gegenüber von der Schule, dem Kant-Gymnasium. Habt ihr, wie war die Rückmeldung? Gab es Leute, die das interessiert hat? Wie sind Leute auf euch zugekommen? Ich denke mal, ihr seid ja absichtlich neben der Schule. Ja, das ist Absicht. Also es sind echt einige SchülerInnen vorbeigekommen und aber auch extra auf uns zugekommen, weil sie es sehr interessant fanden. Und die Rückmeldungen sind extrem positiv. Also dass viele echt sagen so, boah, voll gute Sache, dass ihr das macht. Und auch wenn wir fragen, wie ist es gerade in deinem Freundeskreis, dann sind sie so, boah, ich kenne niemanden, der dafür ist. Alle haben da keinen Bock drauf. Und es geht ja vor allen Dingen für junge Männer. Deswegen echt richtig, richtig gute Rückmeldungen. Also ich weiß auch von den Umfragen her und von so meinem Umfeld, dass alle dagegen sind, aber es ist auf jeden Fall echt immer wieder so zu hören, so, ja, es sind halt wirklich so viele dagegen und haben halt wirklich keine Lust, halt zwangseingezogen zu werden. Ja. Ich glaube, auch bei unserer Hörerinnenschaft bei Radio Blau wird sich die ein oder andere finden, die dagegen sind, gegen Krieg und gegen die Wehrpflicht. Ihr habt jetzt auch so einen Informationsstand hier aufgebaut. Hast du Lust, uns dazu was zu sagen? Ich sehe, man kann hier Lose ziehen. Vielleicht können wir das beschreiben für die Leute, die das jetzt nur gerade hören. Ja, also genau, wir haben so ein Glas, wie man es kennt. Ich glaube, vor allem von so Jahrmärkten oder keine Ahnung so, wo man so Lose ziehen kann. Und dann potenziell was gewinnen kann. Genau. Ich werde erst nächstes Jahr eingezogen, also war quasi auf meinem Los zu lesen. Genau, und dann gibt es die Option, entweder man zieht ein Los mit, genau wie du, halt Glück gehabt, du wirst erst nächstes Jahr eingezogen, oder halt Pech gehabt, du musst jetzt in den Krieg ziehen. Genau, und wir haben das so gemacht, weil ja bis vor kurzem das Losverfahren diskutiert wurde, vor allen Dingen von CDU, und SPD, und die das durchsetzen wollten. Pistorius ja jetzt gesagt hat, er will das nicht durchsetzen, aber es auf jeden Fall alle ja eher positive Rückmeldungen waren, dass quasi nach der Musterung, quasi wenn nicht genug quasi schon sich freiwillig gemeldet haben, quasi per Losverfahren ausgewählt wird, wer eingezogen wird. Und das wollen wir quasi auch darstellen, dass das halt, wir das halt quasi fiktiv hier machen, weil das auch die Realität werden soll. Genau. Mhm. Und ihr habt auch eine Broschüre. Da steht, es ist an der Zeit. Für was ist es an der Zeit? Es ist vor allen Dingen an der Zeit, für den Frieden zu kämpfen. Genau, weil es wird ja auch viel gesagt, so, wir müssen die Demokratie verteidigen und sichern und da vor allen Dingen halt mit Waffen. Also, weil wir vor allen Dingen auch mit der Aktion nicht nur gegen die Wehrpflicht sind, sondern vor allen Dingen gegen Krieg und auch gegen die Aufrüstung, die ja gerade so mit diesen ganzen Milliardenpaketen irgendwie jetzt abgeschlossen wurden. Genau, und in der Broschüre geht es vor allen Dingen darum, was ist überhaupt Krieg? Also, weil es wird immer so viel gesagt, aber also was heißt das am Ende überhaupt? Weil wir nicht nur sagen, dieses klassische zwei irgendwie Gruppen kämpfen gegeneinander mit Waffen, sondern dass Krieg mittlerweile auch echt viele andere so Ebenen hat. Wie zum Beispiel halt der Krieg gegen Frauen, also mit den ganzen Femiziden, ja auch letztens hier in Leipzig, in Reutnitz, aber auch vor allen Dingen gegen halt Jugendliche, genau, oder dass ganz viel Natur ja auch extra zerstört wird teilweise. Und das versuchen wir so ein bisschen in der Broschüre vor allen Dingen zu erklären und aber vor allen Dingen auch darauf einzugehen, weil es ist immer so ein extrem deprimierendes Thema. Und ich glaube auch, also auch dieses Bild hier mit diesem Friedhof ist so so sehr erschlagend. Und wir wollen aber sagen, es ist nicht nur erschlagend, sondern man kann auch was machen. Und es wurde auch schon extrem viel gemacht. Also wie viel Widerstand es schon gab in der Geschichte, vor allen Dingen in Deutschland. Also wir eigentlich echt ein riesiges Erbe an Friedensbewegungen hier haben. Vor allen Dingen der Studenten- und der Jugendbewegung, die für den Frieden halt gekämpft hat. Und halt damals vor allen Dingen halt gegen den Krieg, die vor allen Dingen von den USA so vorangetrieben wurden. Und das da auf jeden Fall halt wir extrem optimistisch sind und wir sind so, es wird, also alle mal sagen, es wird Krieg geben und wir sind halt so, nein, es wird nicht Krieg geben. Wir können was da zusammen gegen machen. Und das wollen wir in der Broschüre vor allen Dingen auch so Leuten wieder Hoffnung geben, was ja vor allen Dingen auch in Ostdeutschland echt viel so Hoffnungslosigkeit auch existiert, die ich auch selber auch in mir trage, aber ich auch fest daran glaube, dass wenn also junge Leute sich alle zusammentun, vor allen Dingen, wie wir es ja gerade überall auf der Welt sehen, also mit den ganzen Gen-Z-Protesten überall auf der Welt und dass wir uns da in Deutschland auf jeden Fall anschließen können und da zusammen auch was gegen machen können und das dann auch verhindern werden. Ihr positioniert euch ja quasi dann in einer bestimmten Tradition des Antimilitarismus. Ich habe in der Broschüre gesehen, ihr bezieht euch auf verschiedene Aktionen und Aktionsformen. Da wird zum Beispiel das erste öffentliche Gelöbnis der Bundeswehr 1980 in Bremen erwähnt, gegen das es ja auch massiven Widerstand gab, aber auch auf, sage ich mal, jüngere Aktionen der Antikriegsbewegung, wie zum Beispiel die Besetzung gegen Elbit Systems oder ich habe gesehen, sogar Leute von Juna, also der demokratischen Jugend, die ne, diese Broschüre rausgebracht haben, haben letztes Jahr den Molecular Man in Berlin besetzt und dort antimilitaristische Slogans im öffentlichen Raum platziert. Gibt es eine bestimmte Art und Weise, wie ihr sagt, so müssten Aktionen gegen den Krieg sein oder bezieht ihr euch, habt ihr quasi ein großes, breites Feld, auf das ihr euch bezieht oder gibt es bestimmte Strategien, wo ihr sagt, die sind jetzt vielleicht erfolgsversprechender als andere? Also ich würde eher sagen, zweiteres, also auf jeden Fall halt breit und dass wir auf jeden Fall nicht sagen, wir haben die Lösung und so soll es gemacht werden, sondern dass es echt extrem viel gibt von halt einfach zum Beispiel verweigern, das sind vor allen Dingen halt so bürokratische Briefe, aber auch Kunstaktionen machen, Demos, Kundgebungen und so, aber auch mit der Familie sprechen, mit Freunden sprechen und vor allen Dingen sagen wir aber schon halt sich zusammentun. Ich würde schon sagen, das ist was sehr erfolgsversprechend, also alleine ist einfach extrem schwierig und ich würde schon auch sagen unmöglich und dass das auch was ist, was mit uns gemacht wird, also voll vereinzelt zu werden. Ich glaube, das kennen auch viele junge Leute, aber eigentlich auch alle, dieses so voll einsam zu sein, also übelst viele Leute sind mega fertig, haben Depressionen und kämpfen voll damit und deswegen schon, dass wir sagen, sich zu organisieren ist schon auch wichtig und hilft auch einfach gegen alles Mögliche und nicht nur gegen den Krieg, sondern und vor allen Dingen für was zu kämpfen und nicht nur gegen was. Genau, und sich da mit verschiedenen Leuten auch zusammenzuschließen und vor allen Dingen auch über Deutschland hinaus zu denken. Das ist schon auch eine klare so Perspektive, die wir haben, wo wir sagen, das braucht's. Mit also wirklich vielen Widerständen und die es so gibt überall auf der ganzen Welt, die gerade für Frieden und gegen Krieg kämpfen. Und also wir uns da schon auch einrennen in also eine internationalistische so, Reihe und genau uns da auch auf jeden Fall auch im Austausch sind mit Jugendlichen auf der ganzen Welt, weil wir sagen, wir können das halt nur zusammen schaffen. Nur in Deutschland, das funktioniert halt nicht. Mhm. Ja. Deutschland ist ja auch ein Knotenpunkt des Militarismus weltweit. Ich glaube, das wird von vielen Leuten hierzulande unterschätzt. Ich habe aus eurer Broschüre auch gelernt, dass eigentlich nur 3 Staaten auf der Welt 24 mehr Geld ausgegeben haben für die Rüstung als Deutschland, USA, China und Russland. Ich habe das Gefühl, dass das vielen Leuten gar nicht so präsent ist. Auch die Waffenlieferungen zum Beispiel nach Israel, das ist ja ein sehr entscheidender Teil dieser Kriegsmaschinerie, der hier in Deutschland Infrastruktur hat, einen Rückzugsort hat. Die deutsche Bundeswehr rüstet auch wieder auf. Wir haben die amerikanische Drohnenkriegsführung in Ramstein. Und wieso, glaubst du, gibt es so wenig Bewusstsein dafür, dass Deutschland eigentlich so ein Knotenpunkt der NATO oder auch des Militarismus weltweit ist? Naja, ich würde schon auch sagen, dass jetzt also vor allen Dingen auch Medien oder und dann auch die deutsche Bundesregierung jetzt nicht so ganz öffentlich damit sind. Hallo, wir produzieren übrigens extrem viele Waffen und das wird übrigens damit gemacht, nämlich halt zum Beispiel ein Genozid am palästinensischen Volk verübt oder auch, also ganz viel wird ja auch an die Türkei geliefert, womit die kurdische Freiheitsbewegung angegriffen wird, die auch klar für einen Frieden auch schon immer gekämpft hat und gerade vor allen Dingen aktuell ja sehr verstärkt kämpft. Genau, und dass sie damit auf jeden Fall nicht an die Öffentlichkeit gehen, weil ich glaube, wenn Leute auch mehr wüssten, was da eigentlich alles so los ist, und ich habe auf jeden Fall auf der Broschüre auch viel gelernt, um mich mehr damit zu beschäftigen. Und ja, man liest sich halt keine NATO-Papiere durch. Also würde ich auch nicht machen, wenn ich halt keine Recherche machen würde oder also mich so viel politisch engagieren würde. Da hat man auch einfach gar keine Zeit für. Man ist ja so überladen. Und ich glaube, das ist ein echt großer Punkt für dieses so, es wird nicht reagiert auf Dinge. Es passieren extrem viele Sachen und es findet halt gar keine Reaktion statt. Und ich würde halt sagen, das prangern wir nicht an, sondern da haben wir ein extrem großes Verständnis für, weil man halt so viel zu tun hat, mit übelst überarbeitet. Leute müssen extrem viel arbeiten, haben sonst irgendwelche Probleme, Mieten bezahlen, Kinder, dann gibt's keine Kindergärten, wo du die hinschicken kannst, etc., etc., etc. Und dann setze ich mich halt abends nicht hin und lese mir dann irgendwelche, keine Ahnung, NATO-Papiere überhaupt nicht durch oder überhaupt mehr so Artikel durchzulesen oder Nachrichten, also kritische vor allem. Da muss man ja auch erstmal rankommen, die das überhaupt offenlegen. Und ich glaube, deswegen kriegen das so Leute auch nicht mit und Leuten ist es auch einfach zu viel. Und das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich glaube, das versuchen wir auch zum Beispiel mit der Broschüre halt zu machen, halt so niedrigschwellig und einfach, so dass die so ein paar Informationen halt auf den Punkt zu bringen. Ja, und aber zu zeigen, also wie dolle Deutschland eingebunden ist in so die, also das Voranbringen von Krieg, wo wir jetzt sagen, wir wollen ihn halt verhindern, aber wir zetteln ihn halt so halt selber an, also sagt so, oh, jetzt haben wir halt Krieg, jetzt müssen wir den irgendwie verhindern. Nee, wir haben ihn halt selber immer weiter angeschoben, vor allen Dingen mit der NATO, die extrem interessiert an Krieg ist und das ist ja der Sinn davon. Ja, genau, und dass das aber halt also eine Tatsache ist, die halt nicht an die Öffentlichkeit gebracht wird, weil ich glaube schon, dass es auch bestimmte gibt, wo dann auch Leipziger Jugendliche oder die Stadtgesellschaft oder vor allen Dingen Ostdeutschland, die auf jeden Fall eine viel stabilere so Haltung auch oft haben für so gegen Krieg und vor allen Dingen gegen die NATO, die da sehr viel kritischer sind, was übrigens auch Friedrich Merz schon bemerkt hat. Ja, und das halt auf jeden Fall verhindern wollen, dass eine Gesellschaft auch aufsteht, weil sie wissen, dass wir das auch machen werden. Ja. Wenn mir eine letzte Frage noch gestattet ist, du sagst, in Ostdeutschland gibt es ein größeres Bewusstsein gegen den Krieg. Gleichzeitig kommen auch die meisten Berufssoldaten aus Ostdeutschland. Also es scheint, als würde viel sich hier in der Region so zuspitzen in dieser Hinsicht. Wie können wir denn als friedensliebende Menschen mit diesem Widerspruch arbeiten? Oder na, wie kann man vielleicht aus diesen, wie du meintest vorher, dieser Fall oder so einer falschen Darstellung, ach ja, unsere Panzer sind eigentlich auch kaputt und wir brauchen mehr Geld und das ist jetzt irgendwie alles für Beraterinnenverträge draufgegangen und so weiter. Wie kann man das zusammenbringen? Also diese massive Aufrüstung, die Lügen, die da mit im Zusammenhang stehen, die mit antimilitaristische Ausrichtung der Ostdeutschen, aber gleichzeitig der Fakt, dass die meisten Fußsoldaten ja dann doch einfach aus Ostdeutschland kommen. Also, naja, ich würde schon noch sagen, dass also in Ostdeutschland ja schon noch viel, und das ist ja auch, also in Ostdeutschland allen Leuten bewusst, dass es auf jeden Fall eine systematische so Benachteiligung gibt, also vom so System, also einfach weniger Lohn und auch einfach eine krassere Hoffnungslosigkeit als ein so auch ein Erbe von halt der DDR. Und halt von so probiert zu haben, halt ein sozialistisches System halt aufzubauen, das halt irgendwie in Anführungsstrichen nicht geklappt hat. Mhm. So, also das will ich jetzt nicht so ausdrücken, aber was halt viel so übrig geblieben ist und dadurch halt eine extreme Hoffnungslosigkeit hat von, ja, okay, wir haben alles probiert, naja, was soll man halt noch mehr machen? Und daraus halt resultiert, die Bundeswehr ist nun mal halt einfach ein echt attraktiver Arbeitgeber, dem würde ich mich schon auch anschließen, halt Sicherheit, guter Lohn, Gemeinschaft, und das ist halt alles, was vor allen Dingen auch Jugendliche in Ostdeutschland auch suchen und dann da auch finden. Dann wird auch noch super schicke Werbung gemacht, kann ich auf jeden Fall extrem gut nachvollziehen. Genau, und ich würde sagen, dass, also ich sehe extrem, also fühle und sehe die Kraft in Ostdeutschland und den Leuten hier, weil sie so viel klarer haben, auch eine klare, also so Meinung auch gegen US-Imperialismus, so dadurch, dass es noch nicht so lange hier so dabei ist, wie zum Beispiel in Westdeutschland. Ja, und auch die Friedensbewegung hier auch schon echt immer extrem stark war und immer noch extrem stark vertreten ist mit den ganzen so älteren Leuten, die immer noch dafür kämpfen und auch nicht diese ganze so Anti-Russland-Propaganda auch so stark reinfallen und grundsätzlich halt staatskritischer sind. Und ich glaube, da liegt ein Riesenpotenzial drin, und ich so, das sieht man auch einfach, oder hört man auch einfach extrem viel in Gesprächen, und ich glaube, da ist vor allen Dingen auch Offenheit wichtig und vor allen Dingen halt, also halt das nicht so abzustempeln als so, ach, da sind ja nur Faschos und alles ist recht. Ja, also man kann auch Dinge nicht verneinen, aber auch zu sehen von, also mit den Leuten halt reden und dann halt rauszufinden, boah, krass, die also sind mit was aufgewachsen, da wurde in der Schule schon viel mehr über Frieden gesprochen in der DDR, als ich jemals in meiner Schullaufbahn irgendwie drüber gesprochen habe. Und da sich halt mal ordentlich hinzusetzen und sich was zu überlegen, wie man halt daran anknüpfen kann und dann was aufbauen kann. Oder vor allen Dingen an das anknüpfen, was es schon gibt. Ja. Mehr Infos zur Aktion und zur Orga findet ihr auf Instagram unter @demokratischejugend.le. Ich muss sagen, dass ich mich zumindest von der Aussage am Ende und vielleicht auch von ein paar anderen Aussagen distanzieren würde, nämlich Anti-Russland-Propaganda. Ich weiß nicht, ob ich das so nennen würde. Naja, wir hören jetzt jedenfalls ein Lied vom Album Lux von Rosalía. Damit habt ihr nicht gerechnet, ne, dass da heute noch eins kommt. Das ist jetzt, glaube ich, bestimmt schon das fünfte oder so. Wer jetzt schon die Schnauze voll hat, tut mir leid. Danach kommen auch noch mal ein paar andere Sachen. Okay, bitte bleibt dran. Aber ich finde es einfach ein so gutes Album, dass ich mit euch jetzt nochmal Porcelana teilen möchte. Viel Spaß. Mi piel è fina, è porcelana, rota la china. Mi piel è fina, è porcelana, idea mana, luz che illumina, ruina divina. El placer anestesia mi dolor, el dolor anestesia mi placer. Lo que tengo, lo que hago, mi valor, y el dolor siempre vuelve a aparecer. En ti no creo, hasta que te derrames en mi pecho, dentro de mi corazón y mi cerebro. Como un cubata cae en mi garganta y se vierte mi pelo hasta el suelo. Ego sam nil, ego sam lux mundi. Ego sam nil, ego sam lux mundi. Ego sam nil, ego sam lux mundi. Mi, ego sam lux mundi. Know that you fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair. Traje algo pa' que tú te relajes. Aquí tienes este homenaje. Soy la diva del tigreaje. Traje algo que te pueda coraje. En tu lore falta viaje, pero a ti te sobra equipaje. Te puedo enamorar, yo te puedo inspirar, te puedo envenenar y te puedo curar, yo te puedo elevar, yo te puedo humillar, para bien o para mal. transformar. Bon antes de te adu. Kimi ni dai nashi ni sareru mae ni. Yabai yatsu te omou kana. Motte umareta sai no nano. Motte umareta sai no nano. Watashi wa kaos no jo. Datte kamisama ga kimeta koto. Datte kamisama ga kimeta koto. Traje algo pa que tu te relajes. Aquí tienes este homenaje. Soy la diva del tiraje. Traje algo que te pueda coraje. En tu lore falta viaje, pero a ti te sobra equipaje. So what is kiss kiss kiss kiss kiss kiss kiss kiss kiss kiss kiss kiss kiss. Know that you feel feel feel feel feel feel feel feel feel feel feel feel feel feel feel. Mehr Rosalía hier für euch am Morgen. Jetzt geht es erstmal weiter mit etwas, ja, bezogen auf den heutigen Tag, auf den 11.11., denn heute ist nicht nur Sankt Martin und nicht nur Karnevalsbeginn. Ich schicke ein Alaaf in Richtung Rheinland und wer da Helau sagt, hat halt Pech gehabt. Heute ist nämlich auch Tag des Ende des Ersten Weltkriegs. Dazu hören wir in der letzten Stunde noch etwas. Und aber auch der Geburtstag von Hans Magnus Enzensberger, den ich vorher auch nicht kannte. Der ist aber heute vor 96 Jahren geboren worden. Und der hat nämlich 1970 seinen Baukasten zu einer Theorie der Medien formuliert. Dabei bezieht er sich auf Bertolt Brecht, der im Radio den Zuhörer sprechen machen will. Wir hören jetzt eine Vorstellung von Erzensbergers Baukasten. So, dann sagt mal. Es möchte sich gerade nicht abspielen. Das ist natürlich ungünstig. Dann hören wir so lange einfach mal die Pärchenlüge von den Lassie-Singers. Bisschen random jetzt. So ist das halt manchmal im Radio. Das Leben ist schon hart genug, alleinstehende haben es doppelt schwer. Pärchen sind wie Parasiten, Pärchen werden immer mehr. Essen, Hähnchen halten. die Pärchenlüge. Und ich versuche es jetzt nochmal mit der Theorie der Medien von Hans Magnus Enzensberger und hoffe, dass es jetzt funktioniert. Schade, schade, Schokolade, sage ich da nur. Und deshalb hören wir jetzt weiter Musik. Wir hören weiter vom Album von Rosalía, La Perla. Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no. Él es tan encantador, estrella de la sin razón. Medalla olímpica de oro al más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión. La decepción local rompe corazones nacional. Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. C14 no sabe lo que es cotizar. Él es el centro del mundo y ya después lo demás quedará. Por fin vas a terapia, vas al psicólogo, daño psiquiatra. Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te hará Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes? Nunca le prestes nada, no lo devolverá. Salva la perdida, es su especialidad. La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entenderá. Su masterpiece, Rosalía. Vom Album Lux war das ein Lied und da hören wir jetzt bestimmt noch eins von später. Leider habe ich kein Jura-Spezial heute für euch, auch wenn das eigentlich um 9 Uhr normalerweise an einem Dienstag bei Radio Korax oder im Morgenmagazin so ist. Das ist leider nicht da. Wir haben diese Woche eine etwas chaotische Woche, weil unsere Koordinierenden, das koordinierende Team ist in einer Orga-Woche für das nächste Jahr. Und deshalb fehlt hier so manchmal ein bisschen die Kapazität und da fallen manche Sachen vielleicht auch so ein bisschen hinten runter. Aber hoffentlich wird das Jura-Spezial dann morgen nachgeholt. Wir werden sehen. Ansonsten nächste Woche, Dienstag, 9 Uhr, hier im Morgenmagazin der Freien Radios, hört ihr ein Jura-Spezial. Und wir wollen jetzt auf eine Veranstaltung blicken, die am Freitag in Chemnitz stattfinden wird, nämlich in der Chemnitzer Universitätsbibliothek. Da findet der Deutsch-Tschechische Geschichtentag statt. Der Tag besteht aus einer Fortbildung von 10 bis 14 Uhr für Kita-Fachkräfte zum Thema mehrsprachiges Erzählen und Vorlesen in Kitas. Ab 14 Uhr ist die Veranstaltung dann für alle offen. Es wird Vorleseinseln geben, Kreativangebote, ein deutsch-tschechisches Erzähltheater und vieles mehr. Abgeschlossen wird der Tag mit der AutorInnenlesung des Buches Weihnachten in Prag. Und Sprachkenntnisse sind dabei nicht nötig. Regina Gellrich, die Leiterin des Sächsischen Landesstelle für nachbarsprachliche Bildung, spricht über die Veranstaltung und was die Landeszentrale Mein so Name macht. Ist Regina Gellrich und ich leite seit 11 Jahren die Sächsische Landesstelle für nachbarsprachliche Bildung. Wir haben unseren Sitz im Landkreis Görlitz, bedienen aber den gesamten sächsisch-tschechisch, sächsisch-polnischen Grenzraum, haben hier ein sehr breit aufgestelltes, grenzüberschreitendes Netzwerk von Akteuren, die sich alle mit uns gemeinsam dafür engagieren, dass der Grenzraum als besonderer Lernort für Nachbarsprachen und interkulturelle Kompetenz ein stärkeres Gewicht im Bildungswesen und im Bildungsraum findet und dass bestenfalls Kinder bereits in der Kita beginnen, Nachbarsprache zu lernen. Das heißt, wenn du seit 11 Jahren dabei bist, bist du seit Anfang an dabei? Ja, unsere Landesstelle wurde 2014 gegründet und ich bin von Anfang an dabei, richtig. Dann alles mit aufgebaut, das klingt ja super. Genau. Du hast gerade schon gesagt, es geht um nachbarschaftliche Sprache in der Kita. Warum ist das eigentlich im Kindergartenalter so wichtig? Naja, ich sag's mal so, das Schöne an Kindern ist, dass sie ihre Welt entdecken wollen und dass sie völlig unvoreingenommen und offen hinausgehen und alles in sich aufsaugen, was sie erleben, was sie vorfinden und womit sie sich beschäftigen können. Und wenn Kinder bereits im frühkindlichen Alter Sprache erwerben und auch eine andere Sprache kennenlernen, in eine andere Sprache eintauchen können, dann besteht die große Chance, dass sie diese Sprache quasi ähnlich wie ihre Muttersprache erwerben. Also über das Emotionale, über das Hören, über sozusagen dieses Eintauchen in die Sprache und die Sprache in sich aufnehmen und nachahmen, damit spielen. Und auf diese Art und Weise kann man einfach bereits im frühkindlichen Bereich, also so früh wie möglich, schon Grundlagen für Mehrsprachigkeit bei Kindern legen. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, gerade im Grenzraum sind die Nachbarsprachen und unsere Nachbarländer ja im Alltag präsent. Also wir haben Menschen aus dem Nachbarland, in den Kitas werden Kinder aus dem Nachbarland betreut. Wir haben muttersprachliche Kita-Fachkräfte auch. Und in dieser Begegnung, in dieser authentischen Begegnung mit der Nachbarsprache liegt ein riesiges Potenzial, vor allen Dingen im frühkindlichen Bereich. Und die Kinder gehen da offen ran, die spielen miteinander, die spielen mit Kindern in einer anderen Sprache, genauso wie mit Kindern ihrer eigenen Sprache. Und für die ist das spannend und das ist einfach eine Lebensphase, die wir nutzen sollten, um hier ganz wichtige Kompetenzen auch in den Grundlagen anzulegen. Also diese Offenheit bei den Kindern zu erhalten und auch zu nutzen, um ihnen Neues anzubieten, was sie entdecken können. Also es geht nicht darum, dass sie in irgendwelchen Sprachkursen Polnisch oder Tschechisch lernen, sondern es geht wirklich darum, dass sie ihr Lebensumfeld im Grenzraum für sich entdecken, erkunden und da gehört halt Sprache und andere Kulturen gehören einfach dazu. Ja, definitiv. Die Gesellschaft wird immer multikultureller. Richtig. Und im Grenzraum hat sie halt eine Spezifik, ne? Also dass halt die beiden Nachbarländer hier sozusagen im Grenzraum sich auch ein Stück weit verflechten und man Möglichkeiten in beiden Ländern nutzen kann, um sein Leben zu gestalten. Und wie gesagt, da gehört einfach Sprache auch dazu und es ist eine Chance, eine andere Sprache, eine andere Kultur hier einfach auch zu kennen, um einfach auch seinen Lebensraum zu erweitern, ne? Also ich bin selber aus Zittau und wir gehen ganz viel nach Liberec, ins Theater, ins Museum, gehen ins Gebirge im Nachbarland. Also wir haben einfach einen größeren Spielraum, wenn wir uns dem öffnen und wenn wir das für uns als Chance auch begreifen. Und wenn Kinder das von klein auf positiv erleben, werden sie das auch später weiterführen. Das hoffen wir alle. Aber wenn du das jetzt so erzählst, klingt das so, als würden sich die Projekte wirklich vorrangig an die Grenzregion ausrichten? Korrekt. Ja, Okay. Ja, also wir haben ganz bewusst unseren Fokus auf den Grenzraum, auf die Euro-Regionen, sächsisch-tschechisch, sächsisch-polnisch und auch darüber hinausgehend mittlerweile auch brandenburgisch-polnisch gelegt, weil wir wirklich in diesem Grenzraum besondere Potenziale für frühe nachbarsprachige Bildung und interkulturelle Bildung sehen, eben aufgrund dieses authentischen Begegnens mit Menschen aus dem Nachbarland, aber auch dieser Möglichkeit, das Nachbarland auch authentisch zu erkunden, die halt in diesem frühkindlichen Bereich gerade, ja, vielleicht in Leipzig nicht so gegeben ist, als Beispiel. Ja, kann man verstehen. Aber wenn du jetzt sagst, die Landesstelle für nachbarschaftliche Bildung ist ja damit drinne, wurde die nur gegründet, um solche Projekte zu fördern? Also wir fördern keine Projekte, das muss man mal ganz klar auch sagen, sondern wir unterstützen die Akteure, die Fachkräfte in den Kitas, aber auch darüber hinausgehend dabei, dieses Thema in ihrer alltäglichen Arbeit mit den Kindern zu verorten. Also wir qualifizieren die pädagogischen Fachkräfte, um nachbarsprachige Bildung in der Kita umzusetzen. Wir entwickeln Methoden, Instrumente dafür, dass diese Arbeit auch wirklich nachhaltig gelingen kann. Und wir sind sehr eng vernetzt mit weiteren Schlüsselakteuren. Also ich nenne da wirklich explizit die 4-Euro-Regionen, die es mit sächsischer Beteiligung gibt. Ich nenne dabei aber auch das Deutsch-Polnische Jugendwerk oder das Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem. Und gemeinsam mit denen unterstützen wir dann oder fördern wir dann auch, also wir vermitteln eher deren Förderung an unsere Einrichtungen. Also wir sind so eine Art Schlüsselstelle, Ansprechpartner für alle Akteure im sächsischen Grenzraum, die nachbarsprachige Bildung umsetzen wollen und dort nach Wegen suchen, wie sie das am besten tun können. Und das unterstützen wir. Mhm, das klingt ja sehr interessant. Kannst du ein Stück näher ausführen, was für Angebote ihr diesen Kitas geben könnt? Du hast jetzt schon von Fortbildung und so gesprochen. Mhm. Wie kann man sich das genauer vorstellen? Also sehr vielfältig. Es ist gar nicht so sehr leicht, in drei Sätzen zu beantworten. Also es fängt damit an, dass wir eine sehr umfangreiche Nachbarsprachplattform etabliert haben, wo Kitas, Akteure alle Informationen rund um nachbarsprachige Bildung in Sachsen abrufen können. Also es gibt einen zentralen Zugang zu diesem Thema. Da sind wir übrigens auch über Sachsen hinaus relativ einmalig mit so einem Angebot, wo man also Informationen abgreifen kann über Förderinstrumente. Man kann dort Spiel- und Lernmaterialien herunterladen. Es gibt Informationen über Fachveranstaltungen und vieles, vieles andere mehr. Also das ist der eine grundlegende Weg. Dann kommen natürlich diese Fortbildungen für Fachkräfte hinzu. Und wir entwickeln auch mit den Akteuren gemeinsam dieses Thema und auch die Methoden weiter. Und da will ich sehr gerne ein ganz, ganz wichtiges Projekt auch benennen, das wir fachlich begleiten. Das ist dieses sächsisch-tschechische Interreg-Projekt Nachbarsprache von Anfang an, wo tatsächlich alle Euro-Regionen im gesamten sächsisch-tschechischen Grenzraum zusammenarbeiten und sogenannte Sprachbegleitende in Kitas schicken. Also da sind über 50 Kitas involviert und diese Sprachbegleitenden bieten den Kitas einen Tag in der Woche in der Regel ein sogenanntes alltagsintegriertes Nachbarsprachbad an. Also das sind MuttersprachlerInnen, die den Tag, in dem sie in der Kita sind, wirklich mit den Kindern in ihrer Sprache, also in der Nachbarsprache, den Kita-Alltag begleiten. Und das ist ein Modell, was sehr, sehr wirksam ist, was die sprachliche Bildung der Kinder betrifft und was wir quasi ein Stück weit mitentwickelt haben und jetzt wirklich in der Breite auch in Kitas im gesamten sächsisch-tschechischen Grenzraum etablieren. Also wir begleiten sozusagen die Einrichtungen fachlich, um nachbarsprachige Bildung vor Ort einzusetzen. Vielleicht soweit. Ja, also das heißt, ich kann mir vorstellen, dass sozusagen erwachsene Leute in die Kitas gehen. Mein erster Gedanke war jetzt, dass sozusagen Kita-Gruppen so Wandertage gegenseitig machen, dass dann eine Kita aus Tschechien zum Beispiel zu einer deutschen Kita kommt mit der gesamten Gruppe. Auch das. Also wir haben eine ganze Reihe von Kita-Partnerschaften auch im Grenzraum, die genau das tun, also die sich begegnen. Und das ist eine sehr, sehr wertvolle Arbeit. Also es gibt verschiedene Ebenen, wo nachbarsprachige Bildung passieren kann. Wie gesagt, es geht darum, dass die Bedingungen vor Ort genutzt werden. Wenn ich also nachbarsprachiges Personal zum Beispiel in der Einrichtung habe, dann wäre es super, wenn dieses nachbarsprachige Personal auch in seiner Sprache mit den Kindern agiert im Alltag. Wenn ich das nicht habe, aber Kinder aus dem Nachbarland, dann kann ich die Familien von den Kindern mit einbinden und mit den Kindern gemeinsam Nachbarsprache auch in die Kita holen. Oder ich habe so eine nachbarschaftliche Zusammenarbeit mit einer Kita aus dem Nachbarland und mache gemeinsame Begegnungsveranstaltungen. Man besucht sich gegenseitig, man tauscht sich aus, bis dahin, dass man sich Briefe schreiben kann, Bilder malen kann. Es gab sogar zu Corona-Zeiten Kita-Partnerschaften, die gemeinsame Online-Morgenkreise durchgeführt haben. Also da ist ganz viel Kreativität auch bei den Kitas da, um solche Nachbarschaft und solche Partnerschaft auch zu pflegen. Also es ist alles wertvoll, was den Kindern ermöglicht, das Nachbarland und unsere Besonderheiten der Grenzregion sprachlich und interkulturell zu entdecken. Und was es konkret ist, das muss jede Kita auch für sich entscheiden. Also es gibt nicht das Modell zu sagen, also ihr müsst es so oder so tun, sondern wir versuchen den Kitas immer wieder zu sagen, schaut, welches Potenzial ihr vor Ort habt und greift das bitte in eurem Kita-Alltag, in der pädagogischen Arbeit auf. Und dabei unterstützen wir sie und geben ihnen Methoden an die Hand und Instrumente an die Hand. Ja, eine sehr wichtige Arbeit. Danke, dass du das mal so erklären konntest. Ich habe versucht, es so rüberzubringen, weil es ist ziemlich komplex. Das kann ich mir gut vorstellen. Hast du gerade so ein paar Zahlen im Kopf? Du hast ja vor uns gesagt, in dem einen Projekt waren es irgendwie so 50 beteiligte Kitas. Mhm. In dem jetzigen Projekt sind es 50 Kitas, die von diesem alltagsintegrierten Nachbarsprachbad profitieren. Und zwar über 3 Jahre lang. Also das ist auch eine Arbeit, wo wir auch wirklich was entwickeln können und auch wissenschaftlich begleiten mit dem Prager Wissenschaftler zusammen, was da wirklich in den Kitas auch passiert und was bei den Kindern ankommt und was gut wirkt, was nicht so gut wirkt. Also wir ziehen daraus dann auch wichtige Schlüsse, um halt dieses Modell des alltagsintegrierten Nachbarsprachbads auch weiterentwickeln zu können. Und das ist ja jetzt das eine Projekt. Habt ihr aktuell mehrere gleichzeitig laufen? Also mit wie viel Kitas bzw. Personal habt ihr so im Jahr in etwa zu tun? Also mit Kitas würde ich mal fast die Zahl 100 im sächsischen Grenzraum auf der sächsischen Seite in den Raum werfen wollen. Also wir machen alle 2 bis 3 Jahre ein Monitoring. Das heißt, wir befragen alle über 1000 Kitas im sächsischen Grenzraum, also in den sächsischen Euro-Regionen. Das sind also die 6 Grenzlandkreise in Sachsen und noch die Stadt Dresden dazu, nach ihren Aktivitäten im Bereich der nachbarsprachigen Bildung. Und es kristallisieren sich immer so, ja, ich sage mal, circa 100 Kitas heraus, die in diesem Bereich aktiv sind, also variiert auch immer so ein bisschen. Und wir entdecken an dieser Stelle auch immer noch eine ganz große Zahl, also so um die 300 herum von Kitas, die eigentlich ein Potenzial hätten, diese Arbeit in ihren Alltag einfließen zu lassen. Das sind also Kitas, die zum Beispiel tschechische, polnische Muttersprachler im Kita-Team haben, die aber eben nicht mit ihrer Sprache mit den Kindern arbeiten oder die eben Kinder aus dem Nachbarland betreuen. Also ich würde sagen, so Kontakt haben wir mit circa 100 Kitas, mit denen wir wirklich auch fachlich, inhaltlich zusammenarbeiten auf den verschiedensten Ebenen. Aber es gibt noch ein größeres Potenzial für diese Arbeit. Und das Potenzial wächst und das ist für uns sehr erfreulich. Na, dann hoffe ich, dass nicht nur das Potenzial, sondern auch die Umsetzung wächst. Auch die wächst. Das ist gut so. Das können wir also wirklich inzwischen auch datengestützt nachweisen, dass sich hier in den letzten Jahren wirklich einiges getan hat und dass wir durchaus ein gutes Stück vorangekommen sind, wobei ich immer wieder sage, ich wünschte mir immer, es würde viel schneller gehen. Ja, solche Sachen müssen anlaufen, aber wenn schon mal verzeichnbar ist, dass es wächst, dann hofft man, dass es irgendwann so ein bisschen exponentielles Wachstum hat und schneller geht. Jetzt hast du ja am Anfang schon erzählt, es geht auch um Fortbildung und im Rahmen der Fortbildung gibt es einen Geschichtentag am 14.11. in Chemnitz. Jawohl. Was genau erwartet Leute dort? Also, vielleicht muss ich das noch ein kleines bisschen einordnen. Dieser deutsch-tschechische Geschichtentag am 14.11. in Chemnitz findet in der Universitätsbibliothek in Chemnitz statt und besteht eigentlich aus zwei Bausteinen, sage ich mal. Der eine Baustein ist tatsächlich am Vormittag eine deutsch-tschechische Fortbildung für Kita-Fachkräfte, für Studierende und alle Interessierten, die sich mit deutsch-tschechischen Geschichten und Arbeit mit deutsch-tschechischen Geschichten, mit dem Vorlesen und Erzählen im Kita-Alltag auseinandersetzen wollen. Also das ist eine Fortbildung tatsächlich für Kita-Personal, egal ob schon gestandenes oder künftiges. Und alle, die sich dafür interessieren, wie ich am besten mehrsprachig mit Kindern lese und Geschichten erzähle. Das passiert am Vormittag von 10 bis 14 Uhr und ab 15 Uhr bis in den Abend hinein wird dieser deutsch-tschechische Geschichtentag dann eine öffentliche Veranstaltung sein, wo wir explizit alle Menschen aus Chemnitz, aus Umgebung, wo auch immer sie herkommen, herzlich in die Universitätsbibliothek einladen zu einem bunten Programm, das sich am Nachmittag vor allen Dingen an Kinder und Familien richtet. Also da wird es Mitmachangebote, Bastelangebote etc. geben, aber natürlich, weil es ist ein Geschichtentag, es wird Vorleseinseln geben. Wir werden natürlich mit der tschechischen und der deutschen Sprache arbeiten im Rahmen von Sprachanimationen und es gibt ein ganz besonderes Highlight, nämlich 16 Uhr ein deutsch-tschechisches Erzähltheater mit dem Stück vom dummen Honza. Und das ist eine Sache, die ich wirklich allen sehr ans Herz lege, weil man auf diesem Weg wirklich wunderbar einer deutsch-tschechischen Geschichte folgen kann in beiden Sprachen und ganz viel Spaß dabei haben kann. Und letzter Baustein, noch ein Highlight. Ab 19 Uhr wird dann kein geringerer als der deutsch-tschechische Erfolgsautor Jaroslav Rudisch in der Universitätsbibliothek sein und aus seinem Buch Weihnachten in Prag lesen. Also auch das verspricht ein sehr spannender und ja, interessanter und ich sag mal auch amüsanter Abend zu werden. Und auch hier sind alle Interessierten herzlich in die Universitätsbibliothek eingeladen. Der Eintritt ist frei, also insofern hoffen wir auf viele, viele interessierte Zuhörende. Das hoffe ich für euch auch. Wie sieht das eigentlich aus mit den Sprachkenntnissen, die man mitbringen muss? Also muss ich schon mal was mit der tschechischen Sprache zu tun gehabt haben, um kommen zu können, oder wie läuft das? In keiner Weise. Das entspricht ja auch so ein bisschen unserem Ansatz. Also es geht einfach darum, offen zu sein und Lust zu haben, sich auf eine andere Sprache und Kultur einzulassen. Und für alles andere, denke ich, ist dann auch vor Ort gesorgt, denn wir haben deutsche und tschechische Menschen vor Ort, die diese Angebote umsetzen. Der Fachtag am Vormittag für die Fachkräfte, der wird auch simultan übersetzt, also dort wird Deutsch und Tschechisch verdolmetscht. Nebenbei bemerkt, wir haben dort auch deutsche und tschechische Teilnehmende, also insofern ist da auch schon mal deutsch-tschechische Sprachengewirr. Aber ich glaube, das Entscheidende bei all solchen Veranstaltungen ist die Neugier, sich auf etwas Neues einzulassen, und dann ist die Sprache ein Instrument, über das man in erster Linie kommuniziert, und diese Kommunikation funktioniert, auch wenn man nicht den fünften Fall von keine Ahnung welchem Wort in Tschechisch kennt. Das ist ja schon mal gut, wenn man da keine Sprachkenntnis mitbringen muss. Wie sieht das eigentlich aus? Also gerade für die Fachkräfte, die den Vormittag mitmachen wollen würden, braucht es da eine Anmeldung? Es braucht eine Anmeldung, und da ist jetzt auch inzwischen Eile geboten, denn wir sind schon recht gut in der Teilnehmerzahl besetzt. Also es gibt dort ein Limit, weil das natürlich auch ja in der Umsetzung und räumlich funktionieren muss. Also ich sag's mal so, wer noch Interesse hat, dann bitte schnell sein und sich über unsere Webseite www.nachbarsprachen-sachsen.eu anmelden. Dort gibt es eine eigene Terminseite für diesen deutsch-tschechischen Geschichtentag und die Fortbildung, und dort kann man sich direkt online anmelden. Aber wie gesagt, da ist jetzt doch schon etwas Eile geboten. Sehr schön zu hören, dass dort viele Leute sich auch für interessieren. Ja, da sind wir doch ganz zuversichtlich, dass das eine tolle Veranstaltung wird. Wenn ich meinen Fragenzettel soweit noch eine Übersicht habe, wäre ich tatsächlich mit meinen Fragen soweit durch. Gibt es jetzt von deiner Seite noch irgendwas, wo du sagst, das muss unbedingt noch erwähnt werden? Ja, mir ist einfach wichtig, dass dieser Deutsch-Tschechische Geschichtentag ein richtiges Gemeinschaftswerk von vielen engagierten Akteuren aus der Region ist. Also das haben wir nicht alleine gestemmt, sondern hier arbeiten wir sehr, sehr eng mit vielen Partnern zusammen und die will ich auch gerne namentlich hier mit benennen, weil ohne die dieser Tag einfach nicht möglich gewesen wäre. Also allen voran die Universitätsbibliothek Chemnitz, die wir dafür nutzen können und wo wir wirklich offene Türen eingerannt sind, diesen Tag gemeinsam mit der Universitätsbibliothek umzusetzen. Aber auch die Finanzierung der einzelnen Maßnahmen und Aktivitäten an diesem Tag ist ein Gemeinschaftswerk und da werden wir unterstützt. Zum einen über dieses sächsisch-tschechische Interreg-Projekt Nachbarsprache von Anfang an, über das am Vormittag die Fortbildung stattfindet. Wir arbeiten zusammen mit der Dualen Hochschule Sachsen, die am Nachmittag unter anderem mit ihren Studierenden diese Vorleseinseln gestalten wird. Tandem Pilsen wird dabei sein und Sprachanimation durchführen. Wir werden finanziert unter anderem auch über die Kulturhauptstadt Chemnitz 2025. Das war ja auch so ein Stück weit unser Ansatz, an diesen Tag auch wirklich in diesem Jahr in Chemnitz durchzuführen. Also wir erhalten hier Fördermittel über die Mikroprojekte der Kulturhauptstadt, aber auch durch die Sparkasse Chemnitz. Wir haben Unterstützer in der Stadt Chemnitz. Das Sächsische Verbindungsbüro in Prag unterstützt uns finanziell. Nicht zuletzt möchte ich noch auch Europe Direct Vogtland erwähnen, denen wir es zu verdanken haben, dass am Abend Jaroslav Rudisch nach Chemnitz kommen kann. Also es ist wirklich ein richtiges Netzwerk-Event, was wir hier gestalten, gemeinsam mit vielen und nicht zuletzt die Generalkonsulin der Tschechischen Republik in Dresden, Ivona Walowa, hat die Schirmherrschaft übernommen. Also kurzum, es ist wirklich ein ganz großes Event, wo ich auch sehr, sehr dankbar bin, dass sich so viele gemeinsam mit uns für dieses Thema engagieren. Und das ist so wertvoll und zeigt einfach auch, es ist ein Thema, das viele bewegt und wo viele auch gemeinsam vorankommen wollen. Und dieses Gemeinsame, denke ich, ist ganz wichtig. Grenzüberschreitend zum einen, aber auch hier im sächsischen Grenzraum. Also es gibt viele, viele engagierte Akteure und ich kann das immer wieder nur sagen, sie tun eine ganz, ganz wichtige Arbeit. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass wir dabei auch so sehr gut zusammenarbeiten können. Und der Geschichtentag ist das beste Beispiel dafür. Okay, das ist ja ein Riesennetzwerk. Wie ist das eigentlich? Ist das die erste Veranstaltung so einer Art oder gibt es das regelmäßig? Also so einen deutsch-tschechischen Geschichtentag, das ist wirklich ein Novum. Das haben wir noch nie so durchgeführt in dieser, sag ich mal, ganztägigen Form. Auch Fachtage gibt es jedes Jahr. Und was wir seit 2 Jahren umsetzen, das ist auch so ein Netzwerk-Ding, das sind unsere trinationalen Aktionstage rund um Nachbarschaft und Sprache. Die führen wir seit folgendem Jahr immer rund um den Europäischen Tag der Sprachen am 26.09. durch und da laden wir Akteure entlang des gesamten Grenzraums ein in einem bestimmten Aktionszeitraum Angebote für die Öffentlichkeit rund um Nachbarschaft und Sprache durchzuführen. Also nicht unbedingt in erster Linie Sprachkurse, das ist ein wichtiger Bestandteil, aber wirklich nur einer, aber dazu gehören auch grenzüberschreitende Wanderungen zum Beispiel, Kulturveranstaltungen etc. etc. Und die bündeln wir im Netzwerk und machen es in der Öffentlichkeit sichtbar. Und was dabei entsteht, ist wirklich ein Bild davon, wie viel Engagement zum einen es im sächsischen Grenzraum für grenzüberschreitende Zusammenarbeit, für Nachbarschaft und Sprache gibt, zum einen. Und zum anderen aber auch, wie vielfältige Möglichkeiten wir gerade im Grenzraum haben, auch unseren Nachbarn zu begegnen, uns mit ihnen auszutauschen, zu kommunizieren miteinander und wie gesagt einfach unseren Grenzraum als Potenzial auch zu entdecken. Das sagt Regina Gellrich, die Leiterin der Sächsischen Landesstelle für nachbarsprachliche Bildung. Und sie hat über eine Veranstaltung gesprochen, die am kommenden Freitag in Chemnitz stattfindet, in der Chemnitzer Universitätsbibliothek, anlässlich des Deutsch-Tschechischen Geschichtentags. Ja, und jetzt, wo wir nach Chemnitz geschaut haben, wollen wir noch ein bisschen Musik aus Chemnitz hören, nämlich von der Band Blond. Die spielen auch im übernächsten Samstag in Leipzig. Da gehe ich auch zum Konzert. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und wir hören jetzt von Blond aus Chemnitz Bare Minimum Song ab. Lädt noch, gar kein Ding. Solange würde ich euch jetzt einfach ganz kurz erzählen, dass ich Blond kennengelernt habe über meine Mitbewohni. Und die kommt auch aus Chemnitz. Und ja, ich kannte die schon vorher. Ich setz mich. Alles klar, da geht's. Ich kannte die schon vorher, aber habe sie nicht so aktiv gehört. Und jetzt mit dem neuen Album, das heißt, ich träume doch nur von Liebe. Ja, dachte ich mir, Mensch, kann man doch nochmal sich mehr anhören. Und das Album finde ich sehr lustig und gut. Und vor allem lustig und gut ist auch das Lied Bare Minimum. Und das hören wir jetzt. Ich setz mich hin beim Pissen, tosender Applaus. Bring mein Kind zur Kita und die Leute rasten aus. Ich stell mein Geschirr schon mal in die Spüle rein. Wie kann man nur so ein Feminist-Icon sein? Sie bauen mir Denkmäler und benennen Straßen nach mir. Weil ich meine Freundin mag, obwohl sie sich nicht mal ihre Achseln rasiert. Es ist so schön auf dieser Welt zu sein, in der schon so wenig reicht, um ein cooler Typ zu sein. Mit zwei Weibern in einer Band, das hat schon seine Tücken. Männer hauen am Merchstand, anerkennend auf mein Rücken. Statistisch gesehen würden mir 20% mehr Gage zustehen. Doch ich bestehe nur auf 10 und das ist für mich als Ally auch voll okay. Es ist so schön auf dieser Welt zu sein, in der schon so wenig reicht, um ein cooler Typ zu sein. Ich bin das Bare-Minimum und streng mich eigentlich gar nicht an. Ich bin das Bare-Minimum, trotzdem das Beste, was man kriegen kann. Ich bin das und überhaupt nichts leisten. Ich mach wirklich sehr, sehr wenig, trotzdem mehr als die meisten. Sehr, sehr wenig ist mehr als nichts und die Welt ist zufrieden damit. Jetzt mal unter uns, ich find's voll geil, dass das so ist. Ich bin das Bare-Minimum und streng mich eigentlich. Radio Korax. Wir senden ohne Geschmacksverstärker. Ja, ihr hört das Morgenmagazin der Freien Radios nicht nur bei Radio Korax, sondern auch bei Coloradio in Dresden, bei Radio Blau in Leipzig, in ganz Sachsen beim Rundfunkkombinat online, bei Radio Swupfort in Frankfurt an der Oder, bei Radio Unerhört in Marburg und im Livestream irgendeiner dieser Radios, die ihr... ja, hört gerade. Ich bin Joanna und begleite euch jetzt noch eine halbe Stunde, ungefähr 32 Minuten durch diesen Morgen und hoffe, ihr habt schon alle fleißig eure Zähne geputzt und seid aufgestanden und vielleicht schon auf dem Weg zur Arbeit oder zur Uni oder wohin auch immer. Heute ist der 11. November, also auch der 11.11., das heißt Karnevalsbeginn und Martinstag. Außerdem ist heute aber auch Kriegsende des 11., des Ersten Weltkriegs, heute am 11. November. Und zwar 1918 hat der Erste Weltkrieg aufgehört. Dazu wollen wir gleich noch etwas hören. Vorher habe ich für euch noch ein wenig Musik. Und dreimal, wer noch schon länger zuhört, darf raten, von welchem Album und welcher Künstlerin ich jetzt noch was spiele. Nämlich von Rosalía, Dios es un Stalker. Ich hoffe, man spricht so aus. Ich kann kein Spanisch. Viel Spaß damit. Ja, heute lädt der Computer ein bisschen langsam. Deswegen, ja, jetzt geht's aber los. Te improvisa, si va lento o si vas de prisa. Nunca te enteras que soy tu sombra. Y esa es mi manera de demostrar que te he pensado y te he extrañado. Yo me sé tus deseos indeseables. Mi aliento es el viento que te roza el pelo. Y por amor estoy detrás, detrás de ti voy. Yo que siempre espero que vengan a mí. A donde sea, mi silencio golpea. Dueña del mundo y de las ideas. Todo el mundo me quiere de su lado. Tengo el buzón explotado. Vivo las nubes arriba y el diablo presta apretado. Me encanta hacer carreras con el tiempo. A ver cuál de los dos llega antes a ti. No soy una zorra de un momento. Soy el laberinto del que no puede salir. Detrás de ti voy, yo que siempre espero que vengan a mí. No me gusta hacer intervención divina, pero a mi baby yo lo voy a stalkear pa' poderlo enamorar. Detrás de ti voy, yo que siempre estás tan mal acostumbrada. Y la omnipresencia me tiene perseguirme. Ja, Dios es un Stalker von Rosalía vom Album Lux. Das ist neu und davon habe ich jetzt viel gespielt. Und ich glaube tatsächlich für alle, denen es nicht so gut gefallen hat heute, das letzte Lied. Hört euch das Album gerne an. Ich weiß, es ist so ein bisschen große Künstlerin, die man vielleicht, denen es nicht so nischig ist, aber das ist musikalisch wirklich ganz, ganz toll, das Album. Deswegen lohnt es sich sehr, das anzuhören. Ich möchte euch jetzt etwas, was den heutigen Tag betrifft, näher bringen, nämlich das Kriegsende. Ein Tag für die Geschichtsbücher. Heute vor 97 Jahren beendete ein Waffenstillstand 4 Jahre der Gewalt. Am 11. November 1918 endete der Erste Weltkrieg. Das Folgende leitet euch durch die historischen Zusammenhänge des Krieges und den Aufbau eines neuen Systems in Deutschland. Am 11. November endete der große Krieg 1918 mit dem Waffenstillstand von Compiègne. Der große Krieg gemeint ist natürlich der Erste Weltkrieg. Die 4 Kriegsjahre erfassten Europa, den Nahen Osten, Afrika, Ostasien und die Ozeane. Die Bilanz des Ganzen war schrecklich. Etwa 15 bis 22 Millionen Menschen verloren durch diesen Krieg ihr Leben. Um die Hälfte davon waren ZivilistInnen. Wegen der Größe und der Brutalität des Krieges bleibt bis heute diese Zahl bei einer ungenauen Schätzung. Er begann mit der Kriegserklärung Österreichs-Ungarns an Serbien am 28. Juli 1914, die wiederum auf das Attentat von Sarajevo vom 28. Juni 1914 folgte und die dadurch ausgelöste Juli-Krise. Und im August schon hat auch das Deutsche Kaiserreich damals noch sich diesem Krieg dann angeschlossen. Es muss denn das Schwert nun entscheiden, mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen! Die Kriegsbeteiligten sind die meisten wohl bekannt. Das Deutsche Kaiserreich, Österreich-Ungarn, das Osmanische Reich und Bulgarien auf der einen Seite, Frankreich, Großbritannien und sein britisches Weltreich, Russland, Serbien, Belgien, Italien, Rumänien, Japan und die USA auf der anderen. Zurückblickend markiert der Große Krieg zwei Wendepunkte der Geschichte. Zum einen läutet sein Ende auch ein langsames Ende des Imperialismus ein, einen kurzen Hoffnungsschimmer, bevor der Faschismus die Welt erneut in Blut tränken würde. Zum anderen verändert er die Kriegsführung für immer. Vorbei war die Zeit kurzer, schneller Feldzüge, berittener Truppen und die kurzlebigen, aber tödlichen Auseinandersetzungen zwischen den imperialen Reichen. Stattdessen entwickelte sich eine totalitäre Kriegsdynamik, getragen von einer Massenbegeisterung für den Kampf. Massenweise wurde die Bevölkerung an die Front geschickt und im Stellungskrieg zerrieben. Ganze Landstriche wurden systematisch zerstört. Mit modernen Waffen wurde das Morden auf ein industrielles Maß angehoben, welches seinen vorläufigen Gipfel im Einsatz von Giftgas fand. Die Umgestaltung der kompletten Wirtschaft auf den Krieg legte den Grundstein für die faschistische Mobilisierung der Produktion und die bürokratisch indifferente Effizienz der Planwirtschaft im real existierenden Sozialismus. Doch die Art und Weise, wie dieser Krieg zu Ende ging, war zugleich ein Hoffnungsschimmer. Nachdem die Seekriegsleitung mit dem Flottenbefehl vom 24. Oktober 1918 im Sinne eines ehrenvollen Untergangs, Zitat, die bisher vermiedene, nahezu aussichtslose Entscheidungsschlacht mit der Grand Fleet von England suchte, weckte sie den Widerstand von Matrosen, die in wachsender Zahl den Befehl verweigerten und in deren Zuge die Novemberrevolution stattfand. Uli Schiepels, der Mitarbeiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung Kiel, beschreibt die Situation, die in diesen Aufstand gipfelte. Wenn man sich nämlich anschaut, wie die Situation tatsächlich im Oktober 1918 war, so war es nicht eben so eindeutig. Also zwar ist klar, dass der Krieg verloren war, aber es gab eine Auseinandersetzung, eine politische Auseinandersetzung, vor allen Dingen mit den USA. Da gingen mehrere Noten, wie es so schön heißt, also diplomatische Noten hin und her, um die Art und Weise der Beendigung des Krieges. Und in diesem Kontext spitzte sich die Situation im Oktober schon so zu, dass der Präsident Wilson gesagt hat, okay, Frieden, aber nur, wenn ihr eure Flotte auch abgebt. Und das war sozusagen eine neue Situation. Und in diesem Kontext, die Matrosen haben dann gesagt, wir wollen auf jeden Fall nicht mehr auslaufen. Die haben das ja gemerkt. Tatsächlich wollte die Marineleitung, die Kriegsleitung nochmal auslaufen gegen England. Das haben die Matrosen spitz gekriegt, weil entsprechend natürlich die Schiffe ausgerüstet worden sind mit so viel Munition wie noch nie und haben gesagt, nee, wir machen nicht mit. Und deshalb wurde das Feuer letztlich aus den Kesseln gerissen, bei einigen wenigen Schiffen, aber bei großen Schlachtschiffen. Feuer aus den Kesseln heißen heißt, dass die Schiffe dann tatsächlich nicht einsatzfähig sind. So ein Schiff brauchte damals 2 Tage, um angeheizt zu werden, damit es tatsächlich in die Schlacht ziehen kann. Auf dem Weg nach Kiel wurden 47 sogenannte Redelsführer verhaftet und dann in Kiel hier eingesperrt. Ja, was passiert dann? Also es ist erst so, dass sich am 1. November, das war also sozusagen der Tag, an dem die hier in Kiel eingelaufen sind, das dritte Geschwader, haben sich ungefähr 250 Matrosen im Gewerkschaftshaus getroffen. Das ist übrigens auch interessant, die treffen sich im Gewerkschaftshaus, eben auch um Kontakt zu treten mit den Arbeitern. Es ging in erster Linie darum, tatsächlich also die Gefangenen wieder zu befreien, weil logischerweise die Marinesoldaten befürchteten, dass ihre Kameraden also quasi das gleiche Schicksal erleiden wie die Meuterer von 1917, sprich, dass sie eventuell sogar erschossen werden. Und selbstverständlich versuchten sie dann irgendwie zu überlegen, hey, wie können wir unsere Leute irgendwie befreien? Und am 3. November gab es dann die große Demonstration, wo zu den Arrestzellen, zu den Gefängnissen, worauf dann tatsächlich die Herrschenden haben schießen lassen auf die Demonstration mit 9 Toten und sehr, sehr vielen Verletzten. Und das war sozusagen das Fanal. Das wurde überall rumgesprochen und dann sozusagen auch in den Kasernen fiel dann die Macht quasi in die Hände der Soldaten, weil es war, wie es so schön hieß, Bruderblut vergossen. Und da ist sozusagen jegliche Legitimation, also der Herrschenden, also weg gewesen. Die Bevölkerung war zu großen Teilen des Krieges überdrüssig. Sozialistische und sozialdemokratische Alternativen wurden dem militaristischen Kaiserreich entgegengehalten. Die zweifache Ausrufung der Republik am 9. November in Berlin und die davor und währenddessen und danach stattfindenden Novemberrevolution markierte das Ende eines imperialen Deutschen Reiches und den Beginn eines demokratischen Neuversuches. Der Tag der Revolution ist gekommen. Wir haben den Frieden erzwungen. Der Friede ist in diesem Augenblick geschlossen. Das Alte ist nicht mehr. Ich proklamiere die Freie Sozialistische Republik Deutschland, die alle Stämme umfassen soll, in der es keine Knechte mehr geben wird, in der jeder ehrliche Arbeiter den ehrlichen Lohn seiner Arbeit finden wird. Die Herrschaft des Kapitalismus, der Europa in ein Leichenfeld verwandelt hat, ist gebrochen. Der neue Anfang, den Karl Liebknecht am 9. November proklamierte, beginnt in denselben Tagen, in denen der bewaffnete Konflikt mit dem Waffenstillstand am 11. November 1918 endete. Die Friedensbedingungen wurden in den Jahren 1919 bis 1923 in den Pariser Vorortverträgen geregelt. Von den Verlierermächten konnte lediglich Bulgarien die staatliche Verfasstheit der Vorkriegszeit erhalten. Das Osmanische Reich und Österreich-Ungarn zerfielen, in Russland ging das Zarentum unter, in Deutschland das Kaiserreich. An seine Stelle trat die Weimarer Republik, nach der Niederschlagung noch fortschrittlicherer Alternativen wie der Bayerischen Räterepublik. Im Nachkriegseuropa konnte sich ein emanzipatorisches Projekt, wie es Karl Liebknecht noch ausgerufen hatte, nicht durchsetzen. Denn der Erste Weltkrieg war auch der Nährboden für den Faschismus in Italien, den Nationalsozialismus in Deutschland und wurde so zum Vorläufer des Zweiten Weltkrieges. Soziale Verwerfungen als Folge der Industrialisierung, hohe Zahlen an Kriegsverletzten und Traumatisierten und konterrevolutionäre Bestrebungen. All diese Faktoren halfen rechten, autoritären und bald auch faschistischen Deutungen an Einfluss zu gewinnen. Der Historiker Marcel Bois schildert das Narrativ, mit dem die Rechten sich durchsetzen. Von rechts gab es zwei große Erzählungen, die im Prinzip auch die dominanten Erzählungen in der Weimarer Republik waren. Das ist einerseits die Durchstoßlegende und auf der anderen Seite die sogenannte Bolschewistenfurcht. Also die Durchstoßlegende geht davon aus, dass das deutsche Heer im Felde unbesiegt geblieben ist und eben nur durch die Aktionen vaterlandsloser Gesellen in der Heimat den Krieg verloren hätte. Das wird halt ganz zugespitzt natürlich von den völkischen Rechten vertreten. Die Bolschewistenfurcht, also die Angst davor, dass sich sozusagen der russische Bolschewismus auf die deutsche Gesellschaft übertragen könnte, das war ein Narrativ, was sozusagen bis ins sozialdemokratische Spektrum reinreichte. Beide waren gespickt, zumindest auf der Rechten, mit antisemitischen Erzählungen und die Bolschewistenfurcht dann eben auch noch mit einem starken antirussischen Rassismus. Das von den Nationalsozialisten kultivierte, verfälschte Bild des Ersten Weltkriegs und der Gründe der Niederlage fiel auf fruchtbaren Boden. Der Große Krieg gilt deswegen heute auch als Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, der auch den folgenden Zweiten Weltkrieg maßgeblich beeinflusste. Umso mehr gilt es, den Blick auch auf den Widerstand gegen den Krieg zu lenken, der nicht unbeachtlich Anteil hatte, einen Waffenstillstand am 11. November 1918 überhaupt möglich zu machen. Die Toten des nationalistischen und imperialistischen Kräftemessens mahnen uns auch heute noch, uns dem Militarismus immer in den Weg zu stellen. Das war ein Beitrag von Radio Korax über das Ende des Ersten Weltkriegs und den darauffolgenden Neuanfang in Deutschland. Das Ende des Ersten Weltkriegs wurde heute vor 97 Jahren ausgerufen. Bevor wir jetzt zu ein paar Veranstaltungshinweisen und Terminen kommen, die in Berlin, Dresden und Leipzig heute stattfinden, möchte ich mit euch ein bisschen Musik hören, und zwar von Ojilu O'Malley. Ich habe Hass in meinem Belly, also frag ich, was ich mach. Rauch ein Hascher, rauch ein Kelly, doch flieg nicht nach USA. Sniper dich so wie O'Malley. Jogger hat ein Brandy, doch hab ich eh nicht bezahlt. Ich will kein Zenny, kein Molly. Rapper sind auch so wie Zombies. Pack ein Tenner in den Holly. Ziemlich assig für ein Blondie. So wie ich mache Iconic, ist knock ich schon nach einem Dots, ja. CEO auf Shire Lobby, ich mache einen sehr guten Job, Ich bin zum Boss auf Fäuste wie Onbug. Ich will keinen Kontakt, er schreibt mir trotzdem. Er sagt mir, komm klar, aber ich blocke, weil er nicht weiß, wie man ordentlich Kopf gibt. Sie sagen Kontrast, hören die Songs an. Und danach wissen sie, ich bin die Top 10, ich bin die Top 1. Was aus meinem Mund kommt, polarisierend, weil alles ein Hot Take. Ich habe Hass in meinem Belly, also frag ich, was ich mach. Rauch ein Hascher, rauch ein Kelly, doch flieg nicht nach USA. Sniper dich so wie O'Malley, gib ein Ficker Vaterstaat. Baggy Jogger hat ein Brandy, doch hab ich eh nicht bezahlt. Ich habe Hass in meinem Belly, also frag nicht, was ich mach. Rauch ein Hascher, rauch ein Kelly, doch flieg nicht nach USA. Sniper dich so wie O'Malley, gib ein Ficker Vaterstaat. Baggy Jogger hat ein Brandy, doch hab ich eh nicht bezahlt. Ich komm mit assigen Mädels, Buddies, athletisch und du kannst es Kopf wie bei NBA. Ich bin safe, vieles von dem sie so reden, doch sicherlich weit entfernt von deinem Babe. Er ist enttäuscht, dass wir uns nicht mehr sehen, aber das ist mir, wenn ich dran denke. Lil Wayne Haja ist weich, so wie Knete und Scheiß, verbiegen sich schon für ein bisschen Fame. Ich werde krank, guck ich einmal die Nachrichten, free alle Antifas, die grad in Hub sitzen. Setz dich für Pisser, weil ich bin am Amtischen, kann ich die Hand geben, ich mache Handmisch. Ich chill auf Parkbänken mit paar Arzten, nicht im Palace, scheiß mal auf Sissi. Bin auf Krawall, also gib ihm Sturmhaube, Jogger Niki. Ich habe Hass in meinem Belly, also frag ich, was ich mach. Rauch ein Hascher, rauch ein Kelly, doch flieg nicht nach USA. Sniper dich so wie O'Malley, gib ein Ficker Vaterstaat. Baggy Jogger hat ein Brandy, doch hab ich eh nicht bezahlt. Ich habe Hass in meinem Belly, also frag nicht, was ich mach. Rauch ein Hascher, rauch ein Kelly, doch flieg nicht nach USA. Sniper dich so wie O'Malley, gib ein Ficker Vaterstaat. Baggy Jogger hat ein Brandy, doch hab ich eh nicht bezahlt. Hi, are you sick without papers or health insurance? Do you have problems getting medical treatment? We can help. We offer free medical consultations every Wednesday 5 p.m. to 7 p.m. Our doctors will treat you no matter what your legal status is. They can also treat you if you don't have health insurance. Everybody is welcome and all our services are free. In addition to our medical consultations, we also offer free social counseling services. Our counselors can help with your claims at the job center or other government agencies. They can also help with problems related to your work, housing, and many other areas of life. If you don't speak German, that's no problem. We will organize a translator. Our address is Merseburger Straße 120. Our opening hours are every Wednesday 5 p.m. to 7 p.m. Das war ein kleiner Service-Jingle zum Medinetz, die hier in Halle Menschen behandeln, die nicht krankenversichert sind. Und genau, da sind morgen die Öffnungszeiten, wie gehört. Und was aber heute passiert, zum Beispiel in Berlin, ist, dass mit der Pariser Wochenzeitung Die Zukunft, die zwischen der Unterzeichnung des Münchner Abkommens 1938 und dem deutschen Einmarsch in Frankreich 1940 veröffentlicht wurde, Willy Münzenberg ein visionäres Sprachrohr aller Hitlergegner war. In dem Buch Netzwerke gegen Hitler und Stalin untersucht Bernhard H. Beierlein die Zeitschrift und dekliniert Anti-Hitler-Opposition, Exilerfahrung, Antifaschismus, den deutsch-französischen Konnex und europäische Solidarität vor dem Holocaust. Dieses Buch wird heute Abend im Tagungszentrum FMP1 in Berlin, Friedrichshain, von und mit dem Autor Bernhard H. Beierlein vorgestellt. Von 19 Uhr bis 21 Uhr geht das Ganze und der Eintritt ist frei. Ebenfalls in Berlin kann man heute zum offenen Plenum des unabhängigen Jugendzentrums Karlshorst kommen. Das unabhängige Jugendzentrum Karlshorst, abgekürzt UJZ, ist ein kleiner, selbstverwalteter und ehrenamtlicher Jugendtreff am Ende der Hönauer Straße, mitten in Karlshorst. Und da gibt es allerlei Veranstaltungen, von Filmabenden über Siebdrucken bis hin zu Plenar politischer Jugendgruppen. Und heute gibt es eben dieses offene Plenum, um sich das Ganze mal anschauen zu können. In Lichtenberg in Berlin gibt es heute etwas ganz Besonderes, nämlich ein Kneipenquiz zum neuen Vergesellschaftungsgesetz von DWE. Hier kannst du in einer gemütlichen Atmosphäre spielend mehr zum neuen Gesetz erfahren. Und alle, die jetzt gar nicht wissen, worum es geht oder vor dem Quiz noch etwas üben wollen, schauen am besten mal im Internet auf dwenteignen.de oder auf mietenwahnsinn.info vorbei, bevor es dann heute Abend um 19.30 Uhr im Interkosmos in Berlin-Lichtenberg losgeht. In Dresden gibt es heute Abend auch ein Pub-Quiz, allerdings geht es dann nicht um das Vergesellschaftungsgesetz wie in Berlin, sondern im Kursiv in Dresden dreht sich heute alles anlässlich des 11.11. um die 11. Entschuldigung, falls man meinen Hund gerade hört. Ob Politik, Geschichte, Geografie oder Verkehr, Musik, Biologie und Mathe. Kommt allein oder im Team. Für einen sicheren Startplatz meldet euch sehr gern an. Der Einlass ist um 19 Uhr, der Start um 19.30 Uhr. Das Ganze endet gegen 21.45 Uhr. Getränke gibt es vor Ort und Knabbereien dürft ihr selber mitbringen. Das Ganze findet, wie gesagt, im Kursiv in Dresden-Strehlen statt. Punk. Eine Jugendsubkultur, die für ihre Freiheitsideale, ihren Trotz und das bewusste Anecken bekannt ist. So vielfältig wie die Szene selbst sind auch die Geschichten derer, die sie schreiben. Hinter Nieten und bunten Haaren stecken insbesondere im ostdeutschen Hinterland unzählige Erlebnisse bis hin zu Traumata von Nazi-Gewalt, Übergriffen, Verfolgung, tagtäglicher Konfrontation mit dem, was man in der Großstadt und im Westen entweder nicht oder nicht mehr kennt oder auch nur halbherzig zur Kenntnis nimmt. Daneben stehen aber auch Selbstbehauptung, Selbstschutz und Selbstverwirklichung. In 6 Interviews versucht das DIY-Fanzine, ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht, wir Punks vom Hinterland, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ostdeutscher und auch queerer Punks zwischen 18 und 40 Jahren. Herausgeber in Brösel und 2 Interviewte werden Auszüge lesen und mit dem Publikum ins Gespräch kommen. Heute Abend um 18.30 Uhr bis um 21 Uhr im Pögehaus in Leipzig, in der Leipziger Neustadt. Wir hören, bevor wir die letzten 10 Minuten nochmal darauf schauen, was ihr bei Radio Blau, bei Radio Korax und den Freien Radios Berlin-Brandenburg noch hören könnt, nachdem dieses Morgenmagazin vorbei ist, hören wir ein bisschen Bängerfabrik mit Tenner. Das ist eine Hip-Hop-Gruppe, eine Flinter-Hip-Hop-Gruppe aus Hamburg. This is a certified BFSQ classic. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Wir sind fast, sagt's ins Gesicht, ich will es hören. Huh? Das ist das, ich kann nichts hören. Oh. Die Back ist unser, denn wem soll sie sonst gehören? Uh-huh. Lassen die Katze aus dem Sack, lassen die Pussys purren. Du denkst, deine Freundin kommt, ich kann nichts hören. Wir retten ihren Abend im Club, haben wir sie turn. Yeah. Sag danke, Bruder, will's von dir persönlich hören. Bitte. Sie will nicht dich, sie will bei BFQ dazugehören. Hab deinen Namen noch nie gehört, ich schwör, er ist mir auch egal. Mm. Deine Freunde lieben BFQ, Kelleck das fatal. Kelleck. Ich find dich nicht mal basic, TBH, du bist banal. Eigentlich bin ich sweet, doch wenn du shit talkst, hab ich keine Wahl. Ich bin ne Baddie mit Kajal, ich bin ganz hart mit sein Haier. Sorry, was hast du gesagt? Red bisschen lauter nächstes Mal. Hater haten, um zu haten. Ich glaub, er braucht deinen Hate-Kanal. Sie denken so doll, sie haben Ahnung, doch gehen jeden Samstag pal. Platz in der Mitte, bitte fahrt mich heute nicht ab. Tenner auf Titte, 1000 Schritte in the Club. Gloss auf der Lippe und die Wimper geht schon ab. Scheiß auf das Uber, weil der Track holt mich ab. Platz in der Mitte, bitte fahrt mich heute nicht ab. Tenner auf Titte, 1000 Schritte in the Club. Gloss auf der Lippe und die Wimper geht schon ab. Scheiß auf das Uber, weil der Track holt mich ab. Wir fassen dich nicht an und haben dich trotzdem an den Eiern. Nein, wir haben keinen Bock auf Feature, sorry, dass ich gar nicht feier. Sorry. Ey, ich kann es nicht mehr hören, immer wieder gleiche Leier. Trage T-Shirt in XL, trotzdem ist der Hund am Geiern. GL ist voll mit Kachs, ohne Nacki schicken müssen. Komm bitte mit, aber dein Freund soll sich verpissen. Das ist einfach meine Meinung, ich will ihn gar nicht dissen, ist die Mary-Ratio zu hoch, wird die Party halt beschissen. Period. Wir müssen kein Friend sein, deine Jungs kennen auf Ernst kein. Sag nochmal, woher du kommst, Spaß, juck mich null, als ob ich ernst mein. Oh, wie cool, du warst im Bergheim, du bist der Bro von Ayuk Schwerkein. Du kannst nur bellen wie ein Hund, jetzt mach mal Platz, ja, das ist sehr fein. BFQ nur stabile, Männer, Egos fragile. Welche Schatz, ich soll ich holen, wenn du Mucks sag, ich hab viele. Keine Kraft mehr für Spiele, ich habe actual Ziele. Wenn du redest, schalte ich ab, ich roll ein Blatt und ich heile. Platz in der Mitte, bitte fahr mich heute nicht ab. Tenner auf Titte, 1000 Schritte in the Club. Gloss auf der Lippe und die Wimpern geht schon ab. Scheiß auf das Uber, weil der Track holt mich ab. Platz in der Mitte, bitte fahr mich heute nicht ab. Tenner auf Titte, 1000 Schritte in the Club. Und die Wimper geht schon ab. Scheiß auf das Uber, weil der Track holt mich ab. Yeah. Mhm. Mhm. Yeah. Yeah. Mhm. Mhm. Wir nähern uns dem Ende dieses heutigen Morgenmagazins. Wir haben noch circa 5 Minuten miteinander. Und die 5 Minuten möchte ich nutzen, um euch zu sagen, was denn jetzt bei Radio Korax läuft. Und zwar bei Radio Korax läuft jetzt global, lokal. Globale Gerechtigkeit, darum geht es in dieser Sendung, was wir darunter verstehen und wie wir gemeinsam aus dieser Welt eine bessere machen können. Das hört ihr gleich bei Radio Korax auf der 95,9 in Halle. Bei Radio Blau in Leipzig könnt ihr gleich Nightfall hören. Und zwar ist das Metal mit Kuno. Da gibt es Interviews, Neuvorstellungen und manchmal auch Klassiker. Das hört ihr bei Radio Blau in Leipzig. Und dann kommen wir zu den freien Radios Berlin-Brandenburg. Da könnt ihr gleich Ohrsichtradio hören, nämlich das, ja, den Klang der Inklusion. Und da wünsche ich euch viel Spaß bei, wenn ihr das denn gleich tut. Ich bin Joanna, ich verabschiede mich jetzt, nämlich, weil wir kommen langsam Richtung 10 Uhr und ich habe noch ein kleines Lied für euch und das heißt Buzzin von Dua Saleh und ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in den Tag gehabt, habt ein generell jetzt anschließend auch guten Tag und auch wenn es gerade so draußen ein bisschen grauer ist und ich das Gefühl habe, dass wir alle so ein bisschen ja damit zu kämpfen haben, dass es gerade dunkler wird und kälter und vielleicht auch oft ein bisschen bewölkt ist. Ich glaube, ich schaue mal aus dem Fenster. Ich glaube, hier in Halle geht es heute sogar. Ich glaube, es ist so leicht bewölkt. Und ich wünsche euch, wenn ihr draußen keine Sonne erleben könnt, dann Sonne mit den Menschen um euch rum. Oder mit einem Tee, der euer Gesicht wärmt. Oder so ähnlich. Viel Spaß mit Buzzin. I get them buzzing like a bee. Now they do meet them beat. I get them bumping at the beach. I'm grazing at their feet. I get them buzzing like a bee. Honey, they gon' wanna drink me. I get them buzzing like a bee. Send you a feeling. Oops, just brought down your ceiling. Sequential healing. Now she won't do revealing. Tell me the meaning. Honey, of all your dealings. Suddenly I'm feeling. Suddenly I'm feeling. Raising it. just brought down your ceiling. Sequential healing. Now she won't do the healing. Tell me the meaning. Honey of all your dealings. Suddenly I'm feeling. Suddenly I'm feeling.